Naja. Aber das muss ich leise machen. Wie mache ich das leise? Was musst du jetzt wieder leise machen? So. Also ich habe jetzt mal Hangout gestartet und werde jetzt auch noch einen Tweet verfassen, dass es jetzt losgeht. Soll ich mal? So. Die Welt weiß jetzt Bescheid. Was liegt da hinten im Hintergrund eigentlich für Müllsack? Ja, wie soll ich denn das von hier kontrollieren? Da. Ja, es liegt da hinten ein Sack. Den Menschen. Ja. Vielleicht ist der Inhalt schlimmer. Also lass lieber zu. So kannst du jetzt. Alter, den Wetteinsatz. Du musst doch immer die Einleitung widersprechen, um Himmels Willen. Ja, los, denke ich. Doch, es läuft, natürlich. Wir sind live on air. Oh shit. Oh shit. Hey, oh shit. Chrissy Moltisanti. Oh shit. Oh shit. Hier sind wir wieder. Two Dope Boys from Germany. Live-Sending Boys from 4x12er von nonpg.de. Hello. So sieht's aus. Ja. Ist bei euch Matterfuckern in Hannover das Wetter schön? Ja, 19 Grad haben wir's. Wow. Ich muss mal ein bisschen abgelenkt sein, denn ich muss den Tweet noch öffnen. Das Wichtigste bei jeder YouTube-Übertragung ist... Während der Sendung noch was machen irgendwie. The Last Panthers, läuft bei dir der Stream schon? Bei mir läuft noch Werbung, aber ich sage erstmal, was wirklich wichtig ist. Bloß nicht, das gilt für dich, auf YouTube gucken. Das lenkt dich nämlich immer viel zu sehr ab, ist mir schon mal aufgefallen. Ich guck mal Arnold Schwarzenegger. Ja, den sehe ich auch gerade. Ja, dann ist er alles okay. Das lenkt dich zu sehr ab. Also, wer das Ganze jetzt als Podcast hört, muss man ja dazu sagen, ihr werdet jetzt in den Genuss kommen, dass ihr euch das Ganze auch noch auf YouTube angucken könnt. Und zwar bewegte Bilder, sage ich da, Chris. Bewegte Bilder. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Und jetzt kommt die Frage des Abends. Who's fucking tonight? Who's fucking tonight? Hey, hi! Gut, das muss man auch mal geklärt haben hier. Ja, Chris, du bist ja gar nicht richtig gehypt auf dieses Spiel. Nein, gar nicht. Ich muss mir auch nochmal die Spielaufstellung muss ich mir nochmal angucken. Es ist das Spiel des Jahres. Stuttgart gegen Bayern. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich kann es kaum noch abwarten. Ich brenne und ich spüre es, dass dieser Verein hinter mir, also in Fahnenform, heute abliefert. Das sage ich dir. Ja. Anna-Sara Lange ist auch on air. Sie ist auch mit uns dabei. Aber ich habe gerade ganz brandheiß gelesen, Geheimsitzung um Guardiola-Millionen. Man möchte die Verlängerung von Pep Guardiola bei der Jahreshauptversammlung revealen. Klar, heute wäre ein unpassender Moment. Nach einer Niederlage kommt das nicht so gut. Deswegen kann ich das... Warum? Das könnte ja auch so eine gewisse... Hallo Wachs oder eine Aufbruchstimmung könnte das ja initiieren. Das stimmt, gerade jetzt in der Krise, vielleicht ist es nochmal ein Zeichen. In der bevorstehenden Krise, nach dem 5-1 gegen Arsenal, jetzt wahrscheinlich die herbe Niederlage gegen die Stuttgarter. Aber nochmal eine Frage, Ricky, und ich habe kein Video von uns beiden an. Ja. Ist das Gedankenübertragung, dass wir beide so einen Polunder anhaben, unabgesprochen? Ja, das muss Gedankenübertragung sein. Was bedeutet das? Hast du auch was drunter? Nee. Da unterscheiden wir uns. Oh, hier bei mir, jetzt geht hier der Stream los. Ich bin aber noch auf Konferenzschaltung. Da muss ich gleich noch ein bisschen was dran tun. Chris, aber wir können ja mal ganz kurz noch was ganz Wichtiges sagen für alle, die das Ganze jetzt als Podcast hören oder auf YouTube sehen. Vor allem die YouTube-Zuschauer, denen müssen wir mitteilen, dass wir in Zukunft unsere Podcasts, also so wie ihr das sonst gekannt habt, mit so einem Bild, nicht mehr auf YouTube veröffentlichen werden. Also die Podcasts gibt's nur noch auf nonpg.de. Und sollten wir dann so Sachen machen wie heute, sprich so spezielle Folgen, die dann auch mit Video von Hangout und so weiter untermalt sind oder zum Beispiel mal wieder unsere Top-Spiele aufnehmen, dann gibt's das Ganze auch auf YouTube. Aber ansonsten verlässt Non-PG jetzt die YouTube-Bühne und solltet ihr uns hören wollen, müsst ihr auf non-PG.de gehen. Das muss man natürlich mal sagen. Oder uns bei iTunes abonnieren. Ricky, ich habe gerade noch ein Problem auf uns zukommen, rauschen sehen. Meinst du denn, unsere beiden Spiele sind Sync? Ich glaube nicht. Wir beide gucken es übers Internet. Und bei mir ist jetzt gerade die 8-Minuten-Schwelle angebrochen. Also, ja, bei mir sind wir jetzt bei 8 Minuten und 7 Sekunden. Ich könnte mir vorstellen, dass man das irgendwie mit einem kleinen Handdruck einfach dann so machen könnte, dass wir uns vielleicht abstimmen, synchronisieren sozusagen. Ja, aber ich kann nicht Pause drücken. Ja, ich schon. Ich auch. Na siehste, also wo bist du denn jetzt genau? Jetzt, wo wir noch die Uhr haben, weil gleich werden wir ja keine Uhr haben. Nee, gibt ja keine Uhren mehr beim Fußball. Ich bin jetzt, ich mache bei 7 Minuten 30 mache ich Pause. Wo bist du denn jetzt? 32. Okay. Gut, dann sag, jetzt mache ich bei 7 Minuten 25 Pause. Okay, und dann sag ich, wenn ich bei 7 Minuten 25 bin. Ja, hab Pause gemacht. Jetzt bin ich bei 25. Ja! 23, 22, 21. Richtig, ja, richtig. Ja, sehr gut. Das haben wir da gut hingekriegt. Jetzt müssen wir dann immer mal wieder drauf gucken, ob das auch stimmt, was wir da synchronisiert haben. Nicht, dass ich nachher irgendwie das Endspiel der Champions League schon gucke und du. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Ja, freust dich noch über die Pep Guardiola-Verpflichtung. Ja, das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Ist Pep Guardiola ein Kandidat für Real Betis Leipzig? Nee, wir wollten Klopp. Aber Jürgen Klopp ist einfach, muss man ganz ehrlich sagen, hat sich ja jetzt unter Wert verkauft mit dem Move, dass er nach Liverpool gegangen ist und ist für uns auch nicht mehr tragbar in Leipzig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. In Stuttgart, da gibt es natürlich gar kein Trainerproblem. Da läuft's wie am Schnürchen. Ja. Die Mannschaft ist hochmotiviert, genauso wie der Trainer. Und ich bin wirklich glücklich, sagen zu können, dass ich VfB-Fan bin. Selten könnte man so stolz sein, VfB-Fan zu sein. Ja. Zu diesen Zeiten, ja. Wann war das letzte Mal Meister? 2004, ne? 2007 war es. Es ist also gerade noch, gerade mal, was ist es, 8 Jahre her. Mhm. Ja? Jetzt tust du so großkotzig oder frag ich dich mal, wann wart ihr denn das letzte Mal Meister? Da muss man natürlich nochmal überlegen, es war vor nicht mal einem Jahr. Wann war eigentlich der Pocho das letzte Mal Meister? In den 50ern oder so. Nee, in den 70ern. Also ich finde ja hier den Olaf Schubert ist ja optisch gesehen das Schlimmste. Den kann ich ja nicht leiden. Mag ich ja nicht, den Trainer. Geht gar nicht. Der ist untragbar. Und jetzt verstehe ich auch Maxi Eberl, der dennoch, der trotz des Erfolges einen neuen Trainer sucht. Denn rein optisch und medientechnisch kannst du diesen Typen überhaupt nicht verkaufen. Das geht überhaupt nicht. Da brauchst du so eine schallernde Figur. Wie den Zorniger. Zorniger, genau. Das ist absolut richtig. Pressekonferenzen dahin schmettert, die sitzen, wo alles stimmt, wo, wenn überhaupt mal, die Spieler nicht passen. Das System passt immer, aber die Spieler, das Spielermaterial nicht immer. Also, da müsst ihr aufpassen, dass die Gladbacher nicht euren Zorniger wegklauen. Könnte ich mir sogar wirklich vorstellen. Man lacht drüber, aber es ist nicht ausgeschlossen. Jetzt ist noch was wichtig, Chris. Für alle, die das Ganze jetzt hier zufällig gerade live sehen, ja, wir werden hier den Stream gucken und euch sagen, was da passiert, keine Sorge, aber es wird natürlich nicht ablaufen, wie wenn Bela Reti sich vors Mikrofon klemmt. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig, glaube ich. Und Chris, und dann ist natürlich für uns noch wichtig, was sind unsere Tipps? Was sind unsere Tipps? Wir müssen natürlich jetzt hier darüber sprechen, was sind unsere Erwartungen? Ja. Und da frage ich dich natürlich zuerst, du hast die Favoritenrolle inne. Was glaubst du, wie wird es? Aber auch nur, weil ich heimspiele. Ja, na, das ist klar. Bei den Heimspielen und weil der VfB ja auch die Doppelbelastung hat mit Training und Bundesliga. Deswegen frage ich dich zuerst, was glaubst du, wie geht das Spiel aus? Also ich mache eine tollkühne Prognose und sage 3-0 für den FC Bayern München. Ich glaube, es ist heute ein goldener Tag. Heute kommt alles auf einmal. Wir haben sogar Arjen Robben aktiviert. Er spielt von Anfang an. Aber großer Wermutstropfen für alle Stuttgart-Fans und auch für alle bayerischen Hardcore-Ultras. Ulle spielt wieder nicht. Da merkt man natürlich auch wieder die Dekadenz beim FC Bayern. Arroganz pur, tut mir leid, ja. Ja, also ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass Philipp Kostic bei uns zurückgekehrt ist in die Mannschaft. Der könnte ganz wichtig werden, aber ich tippe auf ein 4-2 für den FC Bayern. Ich muss ehrlich sein, bei Kicktipp habe ich 2-0 getippt, aber ich tippe auf ein 4-2, denn heute habe ich die Statistik gelesen, dass der FC Bayern im Schnitt 4 Tore in seinen Heimspielen erzielt. Ja. Das ist das Erste. Ich glaube, dass der VfB die Möglichkeit haben wird, ein Tor zu schießen. Ob sie es dann auch schaffen, müssen wir mal abwarten. Aber ich könnte es mir vorstellen. Aber Stuttgart wird nicht gegen diese Bayern bestehen können. Das hat der Zorniger auch ganz gut gesagt. Du kannst nicht 90 Minuten lang gegen die Bayern verteidigen. Dafür bist du einfach zu schlecht in der Bundesliga. Und zwar alle Mannschaften. Da habe ich noch was ich dich fragen wollte. Früher war es ja so, wenn Mannschaften nach München gereist sind, ja, dann haben sie sich ja schon die Frage gestellt, wie können wir da bestehen? Die Frage besteht eigentlich schon immer, aber es gab zumindest die Möglichkeiten. Und in den letzten Jahren und vor allem in dieser Saison habe ich das Gefühl, dass sich jeder schon in die Hosen scheißt und denkt, ah, wie viel werden wir noch kriegen und hin und her. Mhm. Also die sind mental schon geschlagen, wenn sie in München ankommen. Siehst du das auch? Und vor allen Dingen findest du die Entwicklung gefährlich, dass man praktisch mehr oder weniger den Bayern zu Hause schon das Feld überlässt, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat? Das ist eine ganz, ganz große Gefahr für die Bayern, denn in der Champions League werden wir jetzt nicht regelmäßig Gegner haben, die sich mit 10 Mann hinten reinstellen. Und das ist brandgefährlich, denn da müssen wir auf einmal mit Gegnern aufwarten, die wirklich mitspielen. Und dann ist es natürlich die Frage, ob man das so einfach kann. Da sehe ich gerade den Zorniger. Oh, guck mal, das ist eine schallernde Figur, oder? Der steht ja auch im Rampenlicht, steht er da. Ein Fuß schon am Abgrund. Guck. Oh, ja. Jetzt geht er. So, ich lasse hier im Hintergrund übrigens mal zurecht die Melodie der Bayern reinlaufen. Und zwar Stern des Südens, weil es ist ein Heimspiel und ich glaube, da sollte man den Bayern Tribut zollen. Ja, die können wir mal kurz noch anhören und dann geht's hier los mit dem Spiel. Die Münchner Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt. Man muss dazu sagen, auf YouTube ist es jetzt ein bisschen langweilig, man hört da nämlich nichts. Ach so, na gut, musst du halt singen. Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab? Let's go! Ja gut, Bayern, kann man ja nochmal dazu sagen. Oh, da kommt Arjen Robben. Ausgerechnet, der viel gescholtene. Das kenne ich keinen von euch. Oh, jetzt kommt der Refrain. Du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten. Warte, jetzt habe ich den nicht verstanden. Jetzt kommen sie. FC Bayern. Stern des Südens. Ja, der VfB. Wie immer mit den schönsten Hosen im ganzen Fußballbusiness. Mhm. Ich finde, der VfB hat sich wirklich gemausert optisch, was Trikots und so weiter angeht. Absolut. Also das gefällt mir sehr gut. Ja, die Mannschaften stehen parat. Würdest du es eigentlich gut finden, wenn es dann jetzt hier noch so eine Melodie gäbe, so eine Bundesliga-Melodie vor jedem Spiel? Ist mir scheißegal. Okay. Okay, jetzt habe ich hier noch die VfB-Hymne kurz. Oh, das musst du dir anhören. Hey. VfB. Hey. Hände. Hände. Hey. VfB. Hey. Hey. VfB. Ja gut. Wir müssen es ja nicht alberner werden lassen, als es eh schon ist. So. Ich fange jetzt mal direkt zu Beginn noch vor Anpfiff an, dich aufzuregen. Jetzt ist eine Banane. Das gibt's ja gar nicht. Das ist doch ein Affront gegen Oliver Kahn, nur weil der jetzt bei Tipico spielt. Das gibt's doch gar nicht. Oh, Gente und Neuer mit dem Handshake. Gente und Neuer. Bastian Dankert ist der Schiedsrichter, kann man sagen. Mhm. Was sagst du zu den Schiedsrichtern in der letzten Zeit? Es hat sich ja so ein bisschen eingebürgert, dass die Schiedsrichter nichts mehr sehen. Das sehe ich genauso. Das ist fürchterlich, oder? Das Abseits-Ding bei Leverkusen-Wolfsburg war eine absolute Frechheit, eine absolute Katastrophe. Das geht überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Jetzt geht's auch schon los. Also, wir tippen 3-0 und 4-2 für die Bayern. Aber natürlich, hier hinten ist meine Fahne und im Herzen trage ich das Wappen. Der VfB ist mein Verein und ich hoffe, dass Daniel Didavi, der hier nochmal Nägel kaut, heute abliefert und einfach, oh, da ist der Zorniger wieder im Bild. Da muss ich meinen Monolog unterbrechen und einfach mal applaudieren. Das ist ja ein so schlauer Mann. Allein wie der sich da heute schon wieder das Hemd zugemacht hat. Wahnsinn. Kimmich, der Ex-Stuttgarter Chris. Mhm. Ist das ein psychologischer Vorteil, dass er weiß, wie seine Mannschaft, wie seine ehemaligen Teammitglieder handeln und agieren werden? Ich denke, ja. Der wird da den einen oder anderen Tipp wieder ihm gegeben haben. Und es geht los! Es geht los. Und sofort der VfB, also im 100% Ballbesitz, es läuft für die Schwaben. Kann man nicht anders sagen. Auch hier gleich. Und da können wir den Ball abluchsen. Hey, guck mal, die Bayern, die können ja gar nicht den Ball ruhig halten. Die Bayern, das muss man kurz mal zur taktischen Ausrichtung sagen, mit einer Dreierkette unterwegs, die natürlich situativ zu einer Fünferkette umfunktioniert werden kann. Also spannendes System, was wir so von Guardiola natürlich gewohnt sind. Müller am Ball. Ich glaube aber, dass es bei den Bayern gegen Stuttgart genau andersrum ist, dass sie natürlich erstmal auf Fünferkette setzen und dann sollten sie in Bedrängnis geraten und ein Tor schießen müssen. Dann werden sie auf Dreierkette umstellen. Ja, uns fehlt Harnik, ja. Dafür habt ihr Douglas Costa, da spricht man ja immer mal wieder vom jungen Harnik, weil sie sehr ähnliche Spielanlagen haben. Was ist denn jetzt los? Also das gibt's ja überhaupt nicht. Da lasse ich mich doch nicht auslachen von dir. Also wirklich ganz... Coman, der zum ersten Mal in die A-Nationalmannschaft Frankreichs beordert wurde. Toll. Ja, aber nur weil Benzema keine Zeit hat, glaube ich. Ja, der hat gerade keine Zeit. Nee, hat andere Sorgen. Hier sehen wir Daniel Schwab. Der hat sich gemausert. Muss man ganz ehrlich sagen, galt ja für die Innenverteidigung so ein bisschen als unterqualifiziert und hat sich jetzt in Abstinenz von Serie Dier, der übrigens heute Geburtstag hat, und Christian Gentner in die Stammelf gespielt. Die ist dabei, Kostic nach langer Verletzungspause wieder dabei, haben wir ja schon drüber gesprochen. Hier kommt Arjen Robben. Ich wollte es gerade sagen, ich gehe davon aus, dass er direkt wieder auf die Fresse fliegen wird und genau das macht er auch. Ist das denn Zufall, dass Kostic gerade zum großen Südschlager Bayern gegen Stuttgart wieder fit ist? Ja, ist das denn Zufall oder war das Kalkül? Ja, du meinst, dass er vorspielen will? Dieselbe Frage stelle ich mir natürlich auch bei Arjen Robben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Arjen Robben sich hier empfehlen will für Alexander Zorniger. Also das geht mir jetzt wirklich auf den Sack. Du kannst ja nicht jedes Mal lachen. Also nur weil du weißt ja gar nicht, wo Zornigers Weg mal hingeht. Und Joshua Kimmich jetzt mit dem Freistoß. Die erste Standardsituation für die Bayern. Zu Recht, muss man an der Stelle sagen. Und jetzt wird es natürlich brandgefährlich. Denn der VfB ist nicht unbedingt dafür bekannt, eine gute Abwehr zu haben. Und da muss ich zum ersten Mal schon durchatmen. Das war aber jetzt eine wüste Unterstellung deinerseits. Timo Werner, Küsschen Werner, wie wir ihn hier nennen. War das Provokation, dass er jetzt bei seinem neuerlichen Tor dann extra viele Handküsse abgegeben hat? Ja, das ein Signal an Michi Zorniger? Nein, der ist Alex Zorniger. Es war, glaube ich, keine Provokation, sondern es war eher so in Richtung Presse. Ich glaube, in Stuttgart auf dem Platz, ja, auf dem Trainingsplatz interessiert das keine Sau mehr. Sunic, der schön mitmacht. Die Bayern mit der zweiten gefährlichen Standardsituation. Greift bei dir gerade die NATO an oder was ist das für ein Geräusch? Wo, bei uns? Ja. Ja, das waren die Eurofighter. Das gibt's ja gar nicht. Echt. Schalke kommt. Ja, und Arturo! Der Krieger. Oh. Er hat sich natürlich jetzt hier Brimislav, wie heißt er? Tüton gedacht. Da muss ich ran, aber das, ich glaube, der wäre vorbeigegangen. Der Keeper ist, glaube ich, der Ausgewachsene von Tim und Struppi hier, der Tim. Glaub, ja, das kann sein, der ausgewachsene Tim. Douglas Costa schießt wieder die Ecke. Und man muss ganz ehrlich sagen, die ersten 3,5 Minuten gehen an den FC Bayern München, was überraschend ist. Das ist für viele überraschend, dass Bayern München in den ersten 3,5 Minuten schon 3 Ecken hatte und 2 kleinere Chancen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der VfB jetzt auch mal Tempo anziehen wird und die erste gefährliche Aktion zeigen wird. Das gibt's ja wirklich gar nicht, dass der VfB sich da so... Aber das kann natürlich ein taktischer Kniff sein, den sich Axel Zorniger da ausgedacht hat. Axel! Ja. Ja. Was ist bei Bayern hängen geblieben vom Arsenal-Spiel? Sind das zwei verschiedene Bühnen in den Köpfen der Spieler? Glaubst du, dass es schon nochmal anders ist, für so einen Vidal am Mittwoch gegen Arsenal zu spielen und jetzt gegen Stuttgart? Oder können die umschalten? Wurde ja relativ spät eingewechselt gegen Arsenal. Na gut, dann war das ein schlechtes Beispiel. Aber ich glaube schon, dass das jetzt eine Partie ist, in der ein Mann wie Pep Guardiola extremst gefordert ist. Denn natürlich, ich möchte jetzt dir nicht zu nahe treten, FC Arsenal, Tabellenzweiter der Premier League, eine große Mannschaft, eine Mannschaft mit sehr viel Tradition, die diese legendäre Saison gespielt haben, ohne Niederlagen und dann Meister geworden sind. Die 5:1, ich möchte mal fast sagen, vorzuführen, ist natürlich das eine. Aber jetzt der Bonjour des Tests, sage ich mal, Alltag in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart, der jetzt, ich von der Tradition, von den Erfolgen natürlich auf Augenhöhe mit dem FC Arsenal ist, aber momentan eventuell ein bisschen hinten dran ist. Da ist es, glaube ich, relativ schwer, da zu 100% willig zu sein und den Sieg zu erzwingen. Ich glaube, dass die Stuttgarter heute ein dickes Brett zu bohren sind für die Bayern. Ich glaube, das wird eine... Oh, die erste gute Szene hier von Kostic, der auf die linke Seite rüberspielt. Auf Kostic, das ist verrückt. Nein, das ist Insua. Der Insua ist aber nicht der Schnellste, ne? Er ist nicht der Schnellste, aber hat ein gutes Stellungsspiel. Damit reißt er viel raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Beim VfB konnte ich ausmachen... Ist der Insua nicht Innenverteidiger? Nee, der ist linker Verteidiger. Beim VfB konnte ich feststellen, dass die mit einer Viererkette hinten spielen und dann direkt davor die 2 defensiven Mittelfeldspieler haben. Aber ich glaube, dass sich das verändern wird, wenn der VfB nach vorne spielt. Also wenn ich das richtig verstehe, dieses System, ist das so, dass Diye dann hinten bleibt und Gentner sich mit in die Offensive dann einbringt. Ja, das denken sich die Spieler wahrscheinlich vor Anpfiff auch immer. Hoffentlich habe ich das System richtig verstanden. Dafür bin ich ja da. Ich werde den Spielern hier immer mal wieder sagen, was Sache ist. Robert Lewandowski, großes Thema bei Real Madrid, was sagst du? Cristiano Ronaldo liebäugelt mit einem Engagement bei PSG, bei Paris Saint-Germain, was meinst du? Ja, also ich glaube erstmal nicht, dass Lewandowski ein großes Thema bei Real Madrid ist. Ganz ehrlich nicht. Mhm. Ich glaube, das sind wieder so typische Gerüchte, die man halt dann und wann mal vernimmt, aber... Ich meine, meinst du, Lewandowski hat doch da jetzt den perfekten Arbeitgeber. Er hat im Endeffekt keine Konkurrenz auf seiner Position. Er trifft, er hat eine Mannschaft, mit der er definitiv die Champions League gewinnen kann, die nationalen Pokalwettbewerbe und auch die Meisterschaft holen kann. Und er ist nicht allzu weit weg von seiner Heimat. Für ihn ist es doch perfekt in Bayern oder in München. Natürlich. Jetzt hast du gerade gesagt, die nationalen Pokalwettbewerbe, den ersten haben wir schon verloren gegen den VfL Wolfsburg, den Liga-Totalcup oder wie der hieß. Ja, das war ein Treue-Unternehmen von Peter Guardiola. Da hat er sich einfach mal gedacht, hier den Wolfsburgern, den schmieren wir mal ein bisschen Honig ums Maul. Und es ging ja auch auf. Wolfsburg ist unter ferner Liefen und spielt keine Rolle mehr in Sachen Meisterschaft. Nein. Aktuell. Also ich glaube, das Ding ist auch durch. Jetzt auch. Das ist so ein Arschloch. Echt am 12. Spieltag, das Ding ist durch. Also wirklich, also. Das Ding durch. Hör mal auf jetzt. Hier, am Ball, Daniel Schwab. Schön gesehen auf Timo Werner. Und da muss er eigentlich durchstecken. Nach links auf Daniel Dedavi. Aber da fehlt es dann an Genauigkeit. Das muss man leider Gottes... Pep Guardiola hat es auch in der Pressekonferenz vor diesem Spiel treffend gesagt. Er ist überrascht. Er kann es gar nicht fassen, dass der VfB Stuttgart so wenig Punkte auf dem Konto hat. Er hat auch gesagt, und diese Statistik wird stimmen, denn Pep Guardiola hat sie gesagt, der VfB Stuttgart ist nach dem FC Bayern München die Mannschaft mit den zweitmeisten Torschüssen der Bundesliga. Auf Platz 1 der FC Bayern München und auf 2 der VfB Stuttgart. Ricky? Das stimmt, weil ich weiß, dass bis vor ein paar Spieltagen, vielleicht ist es auch heute noch so, aber bis vor ein paar Spieltagen der VfB Stuttgart die Mannschaft mit den meisten Großchancen war. Also siehste? Das ist schon eine Ansage. Wobei sich das jetzt auch so ein bisschen gewandelt hat in den letzten Spielen. Da man schon merkt, dass Stuttgart nicht mehr nur nach vorne stürmt. Ganz stark gemacht. Guck dir den Burschen an. Abwarten. Da ist Baumgartl abgelaufen. Klasse gemacht, Junge. Das ist wirklich. Da muss man auch mal Szenenapplaus hier geben. Ja, natürlich. Geben. Guck dir mal den jungen Coman an, 19 Jahre alt. Natürlich noch ein bisschen ungestüm. Aber ich glaube, diese Kaufoption werden die Bayern ziehen. Für 27 Millionen Euro kann man den Burschen ja noch verpflichten. Was hältst du von diesem Zopf? Jahre ausgeliehen. Was hältst du von diesem komischen albernen Zopf da? Das finde ich ganz schön. Lass ich mir auch. Kann man mal die Kamera auf mich? Ja, ist er auf dich gerichtet? Ich fange schon an. Muss mal gucken. Da hinten. Ja, man sieht's. Ja. Ist okay. Sieht schön aus. Ja. Da kann man nicht meckern. Wunderbar. Also ich finde sie ganz toll. Ich lasse mir auch gerade wachsen. Alaba, der frisurentechnisch immer wieder ins nächste Fettnäpfchen steigt, hat man das Gefühl. Es wird einfach nichts. Der beste Look. Sehr interessantes bei mir passiert, denn das Sky Go hat sich aufgehangen. Gut, immer noch? Ja, ja. Ah ja, gut, weil dann kann ich dir sagen, dass der VfB jetzt im Angriff ist, mit Serie Dier und außer Distanz schießen könnte, aber tja, da macht man natürlich so ein Kingsley Coman wirklich nichts vor, aber jetzt nochmal der VfB mit der Chance, Gentner! Oh! Schießt an die Eckfahne, aber das ist fast schon eine Riesenchance für uns. Ja, schießt an die Eckfahne. Ja. Na, aber zumindest stimmte die Richtung. Die Richtung gemacht stimmt. Von Gentner. Der wollte, glaube ich, die Davi anspielen. Jetzt wird mir auch die Statistik wird mir auch gewahr. Wenn ihr einfach nur an die Eckfahne schießt, dann gilt das wahrscheinlich auch als Schuss aufs als Tor. Als Großchance gilt das sogar. Ja. Geht da in Sky wieder? Moment. Gut, dann kann ich dir sagen, dass jetzt der FC Bayern nach einer Stuttgarter Ecke kontert. Es rennen gerade 6 Bayern aufs VfB-Tor zu. Nur ein VfB-Verteidiger ist hinten. Serie Dier. Dann ihr, der Bayern-Spieler schießt ein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Arjen Robben, der schießt ein Tor. Das ist doch wohl eine Frechheit. Also, das hat mir nicht gefallen. Fußballmannschaft kennt man auf der ganzen Welt. Da hat sich der VfB aus meiner Sicht ein bisschen doof angestellt. Sie haben Ecke und müssen eigentlich da mehr draus machen. Dann kriegen die Bayern den Ball und marschieren damit 6 Mann auf, also das gibt's gar nicht, auf einen Torwart und einen Abwehrspieler zu. Das geht so nicht. Bitte mal die Kamera auf mich. Ja, ist auf dich. Ich glaube, die Nachricht geht an dich. Da habe ich weggemacht, habe ich nicht angeguckt. Der Dennis hat gerade geschrieben. Ja, das ist ja schön für den Dennis. Naja, also ich glaube... Jetzt müssen wir kurz unsere... Dann ist es mir jetzt auch egal. So, da ist mir jetzt wurscht. Also da packe ich aus jetzt hier. Warum sieht man mich eigentlich nicht mehr? Ja. So, ist mir egal, dann zeige ich dich. So, Chris. Das gibt's ja, ja gar nicht. Du wirst bei mir Sky Go wieder aufgehangen. Das ist ja super. Schön, dass das so reibungslos funktioniert. Oh, hast dein Internet eingesteckt? Ist ganz schön heiß. Schau mal kurz. Ja, ich sehe es. Bei dir sehe ich alles, nur bei mir sehe ich nichts mehr. Bei dir siehst du nichts mehr. Nee, bei mir kommt aktuell kein Bild. Da und drüber hier gerade. An was das liegt, kann ich so nicht eruieren, ist mir auch Brust. Ist das ein Bild weg oder wie? Ja, ist alles okay. Man sieht dich. Ich operiere hier im Hintergrund. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird sich der VfB verhalten? Was machen die Schwaben? Jetzt bin ich gerade auf deinem Stream und man sieht nichts. Das ist richtig. Ja, das macht doch nichts. Lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen. Ich lass mich da überhaupt nicht von... So, aber jetzt frage ich mich natürlich, wie reagiert der VfB? Sie können ja jetzt nicht anrennen und alles auf eine Karte setzen. Das wird nicht funktionieren. Also, fragst du mich das jetzt, wie der VfB reagiert? Nein, ich frage mich das. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt erstmal gar nichts verändert und einfach so weiterspielt wie bisher. Das wäre für mich persönlich jetzt die richtige Entscheidung. Bayern jetzt aber wieder in der Defensive, denn es gibt Eckball. Treten von Kostic. Und wir haben Sunic als kopfballstarken Spieler in unseren Reihen. Wieder Gentner kann auch. Wieder in der Defensive. Oh, das war Hand. Das habe ich gesehen. Wir müssen jetzt mal gleich auch unser Sky wieder synken. Ja, ich bin bei 12 Minuten 40. Ich bin bei 12 Minuten 51. Dann kannst du aber Pause drücken. Ich mache bei 13 Pause. Bei 13? Ach so, bei 13 Minuten. Jetzt verstehe ich es. Ja, da bin ich mal gespannt. Und Pause. Okay, mach dich bereit, denn du kannst jetzt auf Play drücken. Das war jetzt ganz schön schwammig, deine Aussage, muss 13, ich sagen. 13, 4, 5, 6, 7, 8. Sind wir gleich? 10, 11, ja, 12. Ja, passt. So, Ist das ja hier, das läuft ja reibungslos, die ganze Chose. Ja, wir sind da auch viel zu aufgeregt. Wir müssen da jetzt echt mal einen Gang nach unten schalten und einfach... Ich denke auch. Und jetzt wieder. Was denn? Lewandowski über den Flügel. Ein Bild, welches man beim BVB selten gesehen hat, aber beim FC Bayern München des Öfteren zustande kommt. Kingsley Coman lässt den ersten aussteigen und den zweiten. Das geht zu leicht. Der Alaba kann natürlich auch aus der Distanz treffen. Ob Sabine Töpperwien bei uns mitmachen würde im Podcast? Nein, niemals! Schön gemacht, mit der Brust weitergelitten. Einfach. Aber da hat Sunic, muss man wirklich sagen, in höchster Not geklärt. Aber dafür ist er auch da hinten drin, sagen wir mal so. Ja? Also das ist, ich bin jetzt echt ein bisschen verstört, weil wenn du so ein Gegentor bekommst gegen Bayern, ja. Das ist also nicht so besonders gut. Ich meine, klar, es ist schwer, gegen Bayern irgendwie zu Null zu spielen. Und da bin ich übrigens ganz bei, wer hat das gesagt? Frankfurt hat es vorgemacht, ne? Ja, aber da habe ich neulich... Ach genau, das hat Zorniger bei der Pressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, das ist doch Quatsch, darüber zu sprechen. Das ist ein Spiel, das Bayern in 9 von 10 Fällen gewinnt. Aber ja, diesmal haben sie halt das Ding nicht reingemacht. Und jetzt tun alle so, als ob Frankfurt da den Heiligen Gral... Oh! Mit der Hacke Lewandowski, leckt mich im Arsch. Dass Frankfurt jetzt da irgendwie eine Lösung gefunden hätte, wie man die Bayern stoppen kann. Dabei gewinnt halt Bayern das Spiel in 9 von 10 Fällen mit 4-0. Und diesmal ging es halt nicht. Ja. Aber das war mehr oder weniger Unvermögen der Bayern. Deswegen... Ich bin auch nicht so naiv und glaube, dass Stuttgart jetzt hier noch groß ins Spiel kommen kann. Für eine Sekunde in Pause. Also so einmal so kurz zack, zack, weil du bist ein bisschen vor, habe ich das Gefühl. Habe ich jetzt gemacht. Gut. Und Robben wieder über den Flügel. Der ja, glaube ich, ein bisschen angegrantelt war. Und Müller! Oh, übrigens, da muss man sagen, bei Tüton immer Gefahr, dass der mal einen Elfmeter verursacht. Dafür ist er bekannt. Dass ja, weil der Typ auch immer am Limit arbeitet. Er ist immer am Limit, absolut. Limit-Tüton, sagt man ja auch bei uns. Das ist richtig, aber er stellt sich halt auch einfach manchmal saublöd an. So könnte man es auch sagen. Auch hier, er geht da richtig hin, er macht das gut. Er hat ja auch im letzten Spiel wirklich eine gute Leistung gezeigt und uns die 3 Punkte gerettet, kann man sagen. Aber manchmal ist er einfach zu ungestüm. Muss ich einfach so sagen. Ecke wieder von den Bayern jetzt, die aber nichts einbringt. Ein großes Problem. Nein. Ist das eher, war das? Oh, schwach! Jetzt reicht's aber. Das würde ich fast schon sagen. Und Robben wieder. Über den Krieger, Arturo Vidal. Der liebgewonnene Chilene bei uns. Oh, der Kimmich, der macht aber auch eine tolle Figur. Das ist richtig. Warum habt ihr den abgegeben? Einfach kein Bedarf. Das ist die Antwort. Einfach kein Bedarf. Und wir sehen das halt so, dass wir Spieler, die wir, sag ich mal, sonst nur so durchfüttern, dass wir die einfach abstoßen. Ja. Zu Recht, muss ich sagen. Kingsley Coman, ich möchte eine kurze Expertise von dir mal hören zu dem Burschen. Was sagst du? großartiger Move, den Spieler zu verpflichten? Ja, absolut, klar. Also es ist auch wieder so ein Spieler, von dem man, also ich nichts gehört habe. Nee. Ja. Und auf einmal ist er da und spielt einen unglaublich guten Fußball. Also ja, was soll man dazu sagen? Einfach eine klasse Verpflichtung. Wer auch immer auf diesen Spieler gekommen ist, Hut ab. Naja, weiß man unser da was. Neuer Leverkusener Scout. Dessen Namen ich mal André Breitenreiter oder wie der heißt. Ah ja, ja, ja, der hat ja ein Näschen für sowas. Gerade in Leverkusen hat man häufig ein Näschen für irgendwas. Ja, das kann natürlich sein. Aber oh, wieder die Bayern, aber das muss Abseits sein. Nein, das gibt's doch nicht. Nein, kein Abseits. Oh nein, und jetzt die Riesenmöglichkeit zum 2:0. Ich glaube es nicht, das kann es nicht sein. Nach 17 Minuten. Der junge Harnik. Oh nein, oh nein, oh nein. Nach 17 Minuten liegt der VfB hier schon. Naja, aber Ricky, du musst sagen, aussichtslos zurück. Ja, ja. War das 4:2 eigentlich für euch oder für uns? Für Bayern. Ich kann sagen, dass Leverkusen hinten liegt. 0:1 gegen Köln. Ach, das ist ja keine Wahl. Ja, man muss es erwähnen. Maro trifft. Das ist ganz, ganz schlecht verteidigt. Werden wir heute Historisches erleben? Das Problem könnte wirklich werden, dass unsere Abwehr einfach so schlecht ist und sich hier. Also wirklich extrem blöde anstellt, muss ich nochmal dazu sagen. Und hier wirklich abgeschossen werden könnte. Also aber die Bayern haben die Qualität, uns definitiv hier mit einem 5 oder noch höher zu 0 nach Hause zu schicken. Eine Frage an dich. Das sind ja wirklich die Zeiten, an denen es richtig Spaß macht, Stuttgart-Fan zu sein, oder? Ich sag dir, mir macht es wirklich Spaß, Stuttgart-Fan zu sein zurzeit. Und das liegt daran, dass ich das Gefühl habe, dass Zorniger mit seinem System, mit dem oft gescholtenen, was verändern will. Ecke für den VfB. Er wechselt schon gerade seine Meinung von großartigster Club bis schwacher Abwehr. Das reicht aber. Es ist ja immer so, wie es ist. Die Abwehr was ist. Mach eigentlich deine Kamera. Läuft die wieder? Nein, eben nicht. Ich weiß nicht, was mit der los ist. Sie ja, ist jetzt auch. Mal. Ja, ich kann nichts machen. Sie ist auch hier auf ausgestellt aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich sie auf anhab. Ich kann ja, es ja nicht ändern. Mal an. Ja. Himmel, wie soll ich das jetzt hier mittendrin machen? Es scheint nicht zu funktionieren aus irgendwelchen Gründen. Ich kann es auch nicht sagen, warum. Ich bin immer nur schwarz. Ich ärgere mich einfach schwarz. Hier sind einfach die Sicherungen rausgeflogen bei mir. Das kann natürlich sein. Und Costa, der wuselt sich dadurch. Alles gut. Auch wenn er sich da festgedribbelt hat, musst du versuchen. Naja. Lass dich durch, Junge, stark. Ja, also was jetzt hier mit der Kamera los ist, das ist schade, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich kann das nicht in der laufenden Aufnahme fixen. Das ist das Problem. Versuch es doch mal. Ja, mache ich ja die ganze Zeit nebenbei. Deswegen ist der Schock über das 2:0 bei mir noch gar nicht so zu merken. Ach so. Ja. Oh, das muss eine rote Karte geben, ganz klar. Arturo Vidal spielt den Ball dann auch noch weg. Kann man gleich gelb geben, dann. Sieht es hier schon ganz anders aus für die Bayern. Ganz anders aus. Also du erlebst mich jetzt so ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil das bei so einem Hangout ohne Kamera. Nee, weil ich sag mal so, dass Bayern nach 17 Minuten 2:0 gegen Stuttgart führt, ist, glaube ich, nicht so überraschend. Aber bist du dann schockiert? Ja, wie die Tore gefallen sind. Es sind halt zweimal eklatante Fehler gewesen. Und die Bayern haben ja auch die Qualität, ohne dass du Fehler machst, Tore zu schießen. Und das wiederum könnte heute, wie du schon angedeutet hast, echt übel für uns enden. Jetzt profitieren sie noch von Fehlern, also von krassen Fehlern, aber wenn sie dann anfangen, sich mal in so einen Rausch zu spielen, dann, oh je, sehe ich auch nicht unbedingt die Qualität bei uns, dass wir diesen Rausch stoppen könnten, sage ich mal. Ich rufe jetzt mal Dennis an, vielleicht kommt er noch rum. Meinst du, dass der mich aufbaut? Ja? Meinst du, dass der mich aufbauen könnte? Ich denke mal. Na, ich hoffe es mal. So muss man sagen. Ich habe die ersten 2, 4, 6, 8, 13 Namen sind Dennis. Das ist ja völlig dieser inflationäre Name. Also wie sich's momentan ja so darstellt, hat sich meine wieder die Bayern mit Robben. Das gibt's ja mit gar nicht. Hat sich meine Kamera verabschiedet, weil auch andere Programme können nicht mehr auf die Kamera zugreifen. Das gibt's doch gar nicht. Ja, es ist ein Fiasko. Jetzt gucken wir mal, was der Dennis zu sagen hat. Aber der ist ja bekannt dafür, wirklich eine Labertasche zu sein. Hat man ja auch immer wieder bei dem Podcast gemerkt. Sabbeltasche. Oh, jetzt. Hier funktioniert die Kamera. Was ist denn da los? Warum funktioniert denn die Kamera nur bei Skype? Was ist denn hier los? Also Chris, du bist mir jetzt viel zu abgelenkt, muss man fast schon sagen. Kannst du dich jetzt mal wieder aufs Wesentliche konzentrieren? Das ist ja auch verständlich, weil diese Liga keinen einzigen Verein mir präsentiert, der mich fordert. Also als ob du jetzt damit gerechnet hast, dass der VfB Stuttgart heute die große Herausforderung ist. Nach dem 5:1 gegen Arsenal natürlich. Ja, vor allem hat sich das auch in deinem Tipp wieder gespiegelt, 3:0. Nee. Ja, immer. Sag mal, der Ricky, der kriegt gerade Depressionen, weil auch seine Kamera sich verabschiedet hat. Kommst du rum? Max? Hä? Ich bin gerade aufgestanden. Du bist gerade aufgestanden, klar. Also weil seine Kamera sich verabschiedet, soll ich rumkommen? Ja, weil jetzt sieht man die ganze Zeit nur mich und wer möchte das? Das ist richtig. Ich glaube, freut er sich. Werd erstmal wach. Dann machen wir die ganze Chose, machen wir dann bei 96 gegen Bayern. Möchte dich nicht in irgendeine Bredouille bringen. Aber das ist der letzte Spiel der Hinrunde des Heimspiels von Hannover. Glaube ich. Oh! Da reagiere ich gar nicht mehr drauf. Das ist doch gar nicht. Sag mal, Dennis, kurze Expertise. Du bist ja Dauerkartenbesitzer bei Hannover 96. Wie ist denn gerade im Fanlager die Stimmung? Ferienlager? Also nach 5 grandiosen Nicht-Siegen zu Hause hintereinander ist die Stimmung zu Hause richtig gut. Ja, ist aber echt schön, dass der Dennis jetzt auch mal mitmacht hier. Ich sage nicht, dass wir jedes Mal gewinnen, aber wir verlieren nicht. Ja. Also ich war ja in Darmstadt, da haben wir unentschieden gespielt. Das gibt's jetzt alles gar nicht hier. Dass ich mir das jetzt anhören muss. Wir haben ja grandios gesiegt, sag ich mal, also überragend. Ja. Und war ich noch? Ah ja, in Wolfsburg. Das war mein Garant für mindestens unentschieden. Ja, aber das ist das Letzte, woran sich dieser Verein fesselt. Du weißt schon, was ich meine. Das sind diese grandiosen Fans, zu denen auch du gehörst. Aber als wir letzte Woche unterwegs waren, da hat sich das schon wieder ein bisschen anders angehört. Ach. Dass du ein bisschen dich abwendest von diesem Verein. Ich hab kein Bock. Ich geh einfach mal den Wasserkocher an. Einfach so, gerade. Hackt es jetzt da bei euch, oder was? Auf Fußball steht mir momentan so ein bisschen Visier. Kann man bald damit rechnen, dass du auch FC Bayern-Fan wirst? Auf gar keinen Fall. Das ist schön. Naja gut, dann machen wir hier mal weiter und dann sage ich mal ein Küsschen auf den Schniepel, oder? Ja, hatte ich sehr, guck ja. Auf Bauchi, ne? Bis denn, sag ich mal, ne? Bis denn, Antenne. Ja, tschüss. Also, schön, dass wir das auch noch in der Sendung hatten. Das sind Momente, dafür lebt dieser Podcast im Endeffekt. Und die Hörer. Absolut. Bist du wieder wach, Chris? Ich bin wach, ja. Du bist ja völlig abgelenkt. Weil das für dich schon ein normaler Zustand ist, dass deine Mannschaft mit 2:0 führt. Nein, normaler Zustand ist es für mich, wenn meine Mannschaft mit 5:0 führt. Das ist ja klar, jetzt wird er wieder großkotzig. Das kennen wir ja. Das ist ja dieses typische Bayern-Gehen. Das dürft ihr nicht, oder was? Was heißt, na, ihr beide? Wann sind wir denn großkotzig? Der kriegt doch gerade auch schon wieder Hochwasser da mit seinen Gladbacher, mit diesem blubberköpfigen Trainer da. Oh, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Kingsley Coman. Die werden mir dann. Ich darf das nicht, oder was? Eben warst du der großartigste Verein VfB Stuttgart, Bayernjäger Nummer 1, das neue El Clasico. Das ist es auch weiterhin, das lasse ich mir auch überhaupt nicht madig reden. Ja, ich darf das nicht sagen, oder was? Eigentlich. Oh, da ist wieder das Gespenst aus Stuttgart, die Frau von Gerhard Meyer Vorfeld hat. Daneben das Gespenst aus Schalke. Oder auf Ton. Also, das gibt's ja gar nicht. Da treffen sich. Das war Halloween doch letzte Woche. Ja, da treffen sich gerade wirklich die Gangster der verschiedenen Städte. Und Pep Guardiola kann zufrieden sein. Den finde ich ja wirklich, das ist ja echt dieser Pep Guardiola, dieser Kult um diesen Menschen, der geht mir auf den Sack. Aber Ricky, kurze Frage an dich. Oh. Was macht die Kamera? Und lässt sich in der Live-Übertragung leider nicht beheben, das Problem. Dazu wollen wir dann also in der Halbzeit mal kurz alles nochmal kappen und neu starten? Werden wir sehen. Werden wir sehen, ob wir das so machen. Ich bin dafür. Also nicht im Podcast, aber vielleicht hier auf YouTube. Das kann schon sein, ja. Müssen wir mal gucken. Weil das Problem ist wirklich, dass man mich nicht sieht. Und das ist ein Problem. Und zwar für alle. Da ändert sich ja einiges, wenn man mich sehen könnte jetzt. So, und wieder Kingsley Coman. Den linken Flügel, ganz stark. Schwab völlig überfordert mit diesem Spieler. Ja. Wer ist das hier? Lewandowski? Lewandowski kennt man eigentlich auch. Naja, aus Film und Fernsehen, wa? Nee. Oh, heute bin ich ja sehr gespannt auf Spectre. Das ja, was. Ich gucke es am Montag, am Kinotag, klar, da ist mir einfach der Preis Zu Schwabe. Ja, ich kann das nicht verstehen, wie man für 15 Euro ins Kino gehen kann. Das ist mir zu viel Geld für einen Film. Ja, ist ja in 3D? Befürchte es fast. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Aber es ist ja heutzutage Pflicht, dass jeder Film, obwohl es ein bisschen abgenommen hat mittlerweile. Ja. Aber dennoch, die meisten setzen immer noch auf 3D und haben nicht herausgefunden, wie man das gewinnbringend einsetzen könnte, diese Technik. Kingsley Coman, ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, oder? Was sagst du? Ich will nicht so weit gehen, dass er Dreh- und Angelpunkt ist, aber ich merke schon die Qualität, die er hat. Aber ich glaube, beim FC Bayern gibt es jetzt hier in dieser Phase gar nicht so diesen Dreh- und Angelpunkt, weil alle Spieler so eine extrem hohe Qualität haben, dass jeder Spieler mal das Ruder an sich reißen kann, sozusagen. Und jetzt kommt aber langsam so dieser Flow, den Pep Guardiola überhaupt nicht mag. Das war auch am Anfang der zweiten Halbzeit gegen Arsenal der Fall. 1-1. Das Standpunktgespräch. Ja. Und zwar, du siehst, das ist latent arrogant. Also komm. Die Spielweise der Bayern grad. Diego Costa, Douglas Costa, mit sehr, sehr überheblichen Aktionen, da muss man drauf achten. Costa ist so ein bisschen das Barometer für Arroganz bei uns, bei den Bayern momentan. Nicht mehr Robben, es ist jetzt Costa. Ja gut, aber ich verstehe das, dass du jetzt hier nach so einem Champions-League-Spiel und weiter anstehenden englischen Wochen, jetzt Nationalmannschaft und so, dass du da ein bisschen Dampf rausnimmst. Ich kann das nachvollziehen, auch wenn es natürlich mehr Sinn machen würde jetzt. Wobei, was willst du denn vorwerfen? Stuttgart macht nichts. Bayern presst die in ihre eigene Hälfte. Also im Endeffekt, klar, du kannst jetzt sagen, die sollten gezielter aufs 3-0 gehen. Aber warum da ein Risiko eingehen? Warum jetzt Pässe spielen, die du dann am Ende vielleicht bereuen wirst? Richtig, aber wenn du dir jetzt hier Konter... Das ist natürlich immer leichter, als Bayern-Fan zu sagen, Mensch, da kann sich doch der Gegner auch mal was trauen und so. Und wo war denn jetzt die große Frage oder die große Aufgabe, die ihr uns stellen wollte? Was waren das jetzt? Naja, das war eine sehr, sehr große Aufgabe gleich beim 1-0. Da hat nämlich sich Zorniger gedacht, ich lasse einfach mal 6 Bayern-Spieler alleine auf mein Tor zu rennen und jetzt kommt 3-0, oder? Diego Costa, ja. Douglas, ich sage auch mal Diego. Nee, ist Diego. Aus der Distanz hier müsste Robben schießen. Aber das ist ja schon wieder vor. Ich bin bei 28, 52, 53, 54. Nee, du bist eine Sekunde vor. Dann mache ich noch mal kurz Pause und Play, so. Aber ja, man merkt doch auch die diese technische Problematik, die sich gerade mit deiner Kamera abspielt. Und das Spiel der Stuttgarter momentan, das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Das muss man wirklich so sagen. Es kann kein Zufall sein. Ich kann schon mal sagen, wenn wir nachher, und das werden wir auch so tun, in der Halbzeit hier auf YouPorn noch mal neu hochladen, dann werden wir den Podcast hören. Yeah. Mein Gott, der Lewandowski. Der Tüton, das ist ja ein Wahnsinn. Ja, das war wirklich eine großartige Leistung von Tüton. Es sind die kleinen Dinge, über die wir uns freuen. Tüton, die ganze Na gut, der im Prinzip hat er ihm direkt in die Fresse geschossen. Nein, das war abgewehrt, guck. Naja, natürlich war das abgewehrt. Aber naja, da muss erstmal die Fäuste so schnell hochkriegen. Ja, natürlich. Mensch, reg dich doch mal auf. Will ich mal Michael Neuer sehen, wie der das macht. Ja, der hat ihn gefangen und direkt eingeleitet an den Konter. Meinst du, der hat direkt einen Abwurf ins gegnerische Tor gemacht? Ja, oder, ja. Geht das eigentlich? Gilt das als Tor, wenn ein Torwart einen Abwurf macht und der landet im gegnerischen Tor? Dieselbe Frage kannst du dich auch beim Einwurf stellen. Ja, können wir ja. Ja, frag mal, rufen wir mal den Zorniger an. Weil ich gerade die Davi sehe, zum ersten Mal gefühlt. Ich wundere mich dann immer mal, dass so Spieler mit so enorm hohen Ansprüchen, ja, und sagen, ja, sie wollen gerne Champions League spielen und nach Leverkusen wechseln, Kostic nach Schalke und so. Ich wundere mich immer, dass die diese Spiele hier, ja, nicht nutzen, um wirklich mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Damit meine ich nicht, dass sie jetzt hier die Bayern-Abwehr schwindlig spielen sollten, sondern aus meiner Sicht sollten diese Spieler in solchen Spielen herausstechen beim VfB. Auch wenn Stuttgart hier in Anführungsstrichen gerade untergeht. Es ist noch genügend Zeit, um das 3-2 zu schaffen. Ja, Chris, schön. Es ist noch genügend Zeit, um hier das Wunder von München zu schaffen. Aber weißt du, wie ich meine? Mich wundert es halt, dass die einfach nicht das Heft versuchen, wenigstens in die Hand zu nehmen, so dass man merkt, dass sie noch die letzte Hoffnung sind für den VfB. Die finden einfach nicht statt. Nein, richtig. Das finde ich erschreckend. Das finde ich jetzt beim VfB vielleicht noch gar nicht so verwunderlich, weil da fehlt die Qualität. Aber das hast du ja auch bei anderen Mannschaften gesehen. Bestes Beispiel Dortmund in München. Wo auch kein Spieler, der vielleicht höhere Ansprüche hat, mal heraussticht und eine gute Aktion zeigt. Du bist da völlig abgelenkt. Du hast das Spiel doch schon abgeschrieben. Ja, das ist richtig. Aber ja. Also grundsätzlich bin ich immer abgelenkt, denn ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Jahren kein Spiel mehr zu 100% über 90 Minuten gesehen. Echt? Vielleicht das Champions League. Nö, ich habe immer ein Handy in der Hand, immer vielleicht noch mal einen Pimmel im Mund. Ach so, ich gucke jede Woche 5. Freitag, 2-mal Samstag, 2-mal Sonntag. Das könnte ich nicht. Doch, das ist so schön. Fußball gucken ist mit das Schönste auf der Welt. Ja? Ja. Da freue ich mich immer wieder, wenn Fußball läuft. Was sagst du zu Dani Carvajal, zu den Bayern höchstwahrscheinlich? Er sieht ernster aus, als man jetzt meinen könnte. Ja, ich tue mich immer schwer dann mit solchen Spielern, die ich einfach nicht richtig einschätzen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich kann nicht einschätzen, ob die wirklich so gut sind, wie man glaubt. Ich bin da manchmal nicht überrascht, wenn diverse Spieler aus großen Ligen nach Deutschland wechseln. Da bin ich echt manchmal überrascht und denke mir so. Stimmt, der hatte Leverkusen, der war da ausgeliehen, wa? Ja. Ja, stimmt, du hast recht. Eine Rückkaufoption, glaube ich. Da war er gar nicht so schlecht. Leverkusen macht es 1-1, Mainz führt 1-0 gegen Wolfsburg, Chris. Das ist für dich vielleicht noch interessant. Und für Gladbach. Und für Gladbach. Wenn die heute gewinnen, dann stehen die plötzlich auf Platz 3. Echt jetzt? Ja, jetzt kommt der VfB mit Klein. Das war Weltklasse gemacht. Und, oh, jetzt muss er schießen. Oh nein, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Da will ich aber das Hawkeye. Also, das gibt's doch gar nicht. Philipp Kostic, gerade eben sage ich's. Das sind die Spieler, die sich zeigen müssen. Und dann schießt der Trottel an die Latte. Ins Tor musst du schießen. Ins Tor. Das gibt's doch gar nicht. Der war drin, das sieht man ja hier. Da brauche ich gar keine Zeitlupe. Ganz klar. Das sind aber die Momente. Da muss der VfB dann einen reinhauen. Und dann steht 2-1. Ich sage nicht, dass dann noch mehr möglich ist, aber es ist einfach dann psychologisch wichtig, hier mal so ein Erfolgserlebnis zu haben. Weil bislang kriegen die nichts zustande. Pep Guardiola hat sich erhoben. Er ist aufgestanden. Das hat was zu bedeuten. Die Bayern schwimmen. Weil er keine Falte im Arsch haben möchte. Das ist doch so ein eitler Mensch, oder? Pep Guardiola. Das ist ein sehr eitler Mensch, ja. Mag den nicht. Magst den gar nicht? Mit seinem Magerwahn da, das ist ja unerträglich. Der hat eine kleinere Kleidergröße als Arjen Robben. Würde der denn, wenn der Zorniger mal irgendwann zu PSG oder Real Madrid wechseln würde, wäre der Guardiola was für Stuttgart? Nein, auf jeden Fall nicht. Pep Guardiola ist einfach, das ist ein Mann, das ist ein Kasper. Und in Stuttgart stehen wir auf echte Typen. Ach so. Du, ich halte den Pep Guardiola wirklich für einen Kasper. Ich bin ganz ehrlich, ich kaufe das dem nicht ab, dass er so dieser wahnsinnige Fußballversteher ist. Für mich ist das dann relevant, wenn du als Pep Guardiola, was weiß ich, nach Ingolstadt kommen würdest, ich weiß, macht keinen Sinn, aber weißt du, was ich meine? Und dann da Wunder verbringst, aber dass du mit Bayern, mit dieser Mannschaft, jedes Spiel gewinnst, ist doch jetzt wirklich keine Kunst. Also jetzt. Es geht ja auch hauptsächlich um die Champions League. Ja, aber selbst da, okay, gar keine Frage, das Ding gegen Arsenal, hervorragend. Aber dennoch, auch da fehlt für mich die Qualität in diesem Jahr. An Gegnern. Also du merkst es ja auch, wenn wir die Champions League-Spiele mal so im Telefonat durchgehen. Ja, genau. Das hört sich manchmal an wie UEFA Cup früher. Und da fehlt irgendwie so ein Ticken Qualität. Was war das denn? Das jetzt hier, das ist Werners großer Auftritt. Das ist Werners großer Auftritt! Oh! Mensch, Timo Werner. Eine Hand schon am Mund, die andere am Pimmel. Ist Timo Werner momentan der Golden Boy Stuttgarts? Das ist er. Das ist der Chosen One vom VfB. Mein Gott, da muss da muss er sich strecken. Natürlich gibt's keine Ecke, wie immer. Der Schiedsrichter ist gekauft. Ulle sitzt auf der Bank. Ulle. Thiago auch. Unfassbar. Wer hätte sich das denken können, dass Thiago mal neben Ulle sitzt auf der Bank? Das sind Momente, da muss man eigentlich einen Screenshot machen. Nee, aber mal ehrlich, stell dir mal vor, du könntest Zeitreisen und das 2011 jemanden zeigen. Das würde dir keiner glauben. Jetzt hier, Müller. Der spielt auch mit. Nein, das kommt nicht. Abseits, abseits, abseits, abseits. Abseits? Das hat mir nicht gefallen. Da spreche ich jetzt mal also mit Wolfgang Niersbach hier an dieser Stelle. Mach das Handy, gleich schreibt doch Dennis wieder. Nee, das lasse ich mir echt nicht bieten hier. 3-0. Der VfB wirklich gerade am Drücker. Hat die Bayern hinten in arge Bredouille gebracht. Und Zorniger. Was ich wirklich mir jetzt vorstellen kann, dass Alex Zorniger jetzt gleich so eine Eckfahne nimmt und mit der auf den Platz geht und jedem Spieler die in die Fresse drischt. Der kocht. Aber auch hier wieder. Das ist ganz. Oder die vom Gegner? Nee, eigene. Guck dir das jetzt mal an, wie schlecht das verteidigt ist. Das ist keine unlösbare Aufgabe. Nein. Schwab hört einfach auf, mitzulaufen. Das verstehe ich nicht. Das ist was ich einfach auch als Fan und als Fußballbegeisterter nicht nachvollziehen kann, wie du in diesem Moment abschalten kannst. Lauf doch durch. Was soll passieren? Im schlimmsten Fall schießt der dich an, okay. Aber das ist immer noch besser, als einfach stehen zu bleiben und darauf zu spekulieren, dass Lewandowski auch einfach stehen bleibt. Das verstehe ich nicht, dass er da nicht weiterläuft. Ich meine, ganz klar, das ist eine gewisse Klasse, die da vorherrscht in München, ja. Aber das kann ich so nicht akzeptieren, sage ich dir ganz ehrlich, dass der VfB sich da so dumm anstellt. 3-0. Und es sind noch 8 Minuten in dieser Halbzeit. Aber mal aufs Tippspiel gucken. Naja gut, das ist jetzt für mich nicht so interessant. Nee, was Lilly überholt. Das ist für mich kein Ziel gewesen in dieser Saison. Erster ist mein Ziel. Alaba, immer noch mit der komischen Frisur. Der Polster 01, marschiert der da oben. Hier, Forza FCB, so sieht es nämlich aus. Genau. Das hat der Ding geschrieben, der Dennis. Ja. Das gibt's ja gar nicht, der turnt ja wirklich. Guck's dir an. Wahnsinn. Da spuck ich aus vor ihm. Ekelerregend, echt. Tja, es sieht nicht gut aus für den VfB. Du bist ja verloren. 14. bist du nur noch. Ja, sind noch 45 Minuten. Ich habe 2 Plätze gut gemacht. Im Tippspiel sind diese 45 Minuten noch relevant. Im Spiel Bayern München gegen den VfB Stuttgart eher nicht so. Oh, Pocho marschiert und marschiert. Meine Güte. Ich frage mich jetzt wirklich, was musst du jetzt als Trainer tun? Musst du jetzt sagen, okay, ich bringe jetzt noch 2 defensive Spieler rein und versuche ja einfach hinten zuzumachen? Oder ja. Einfach weiter spielen lassen, Erfahrung sammeln. Da gibt es. Costa, guck dir das an. Gegen 5 Stuttgarter, Kingsley Coman. Das ist es doch. Und Tüton verschätzt sich, den muss er eigentlich haben. Und es steht 4-0. Ja! Es steht 4-0. 4-0! Das ist Dilettantismus auf höchster Ebene. Das hat ja auch nichts mehr damit zu tun, dass Bayern München eine wahnsinnig gute Mannschaft hat. Großartiges Ding, du! Selbst Darmstadt würde hier 4-0 gegen den VfB führen. Schau dir das an. Tüton muss diesen Ball festhalten. Das geht nicht, dass er den nicht festhalten kann. Dann hier, das verstehe ich, das ist schwierig dann zu verteidigen, aber auch jetzt hier hat man ganz viel Zeit. Insua geht nicht mit hoch, Vidal kann köpfen. Dann, ich weiß nicht, wer das andere war, Baumgartel, der guckt einfach zu, wie der Ball über ihn drüber fliegt. Muss man nochmal hingucken, ob der es auch war. Das ist einfach richtig scheiße. Nee, das ist Sunic, der noch größer ist eigentlich, als alle, die da um ihn herum stehen. Das ist so schwach. Müller aber auch überragend. Ein typischer Müller. 11. Tor. Das war ein typischer Müller. Ja. Ganz toll. Tut weh. Aber jetzt der VfB. Ja. Jetzt wollen sie es wissen. Ja, jetzt aber. Ab der zweiten Halbzeit wird neu gezählt. Tja, das sieht nicht gut aus. Ich habe sofort Angst, wenn der VfB noch vor das spielt, weil es ist katastrophal. Ich habe gerade gefragt, was soll man jetzt als Trainer vermitteln in der Kabine? Es gibt nur eins. Stellt euch hinten rein und passt auf, dass es nicht noch schlimmer wird. Das glaube ich nicht, dass es funktionieren kann. Naja, du kannst jetzt sagen, wir spielen mit. Nee, und ich Bayern mitzuspielen momentan ist schwierig, kann vielleicht Real Madrid? Meine Ansage wäre folgende, ich würde jetzt reinkommen und sagen, Jungs, also der Zorniger würde es so sagen, Jungs, Konrad von uns erwartet, dass man hier was rausreißt. Aber wir haben jetzt noch 45 Minuten Zeit, um uns hier ordentlich zu verabschieden. Ja. Jetzt kommt jeder auf den Platz und reißt sich den Arsch auf. 7.500 VfB-Fans sind mitgereist. Ja. Die standen für euch da. Die haben sie heute Morgen 2 Stunden auf der A8 in Stau gestellt. Und ihr ganget jetzt raus. Reißet euch am Riemen. Und präsentiere das Wappen, wie sich's gehört. Ja. Timo, du ziehst dich ein bisschen zurück. Wir setzen vorne auf nichts mehr. Wenn wir nach vorne spielen, nur noch breit machen das Spiel. Breit machen, langsam nach vorne spielen. Hinten Fünferkette. 2 Defensive davor. Aber ganget jetzt raus! Und reißet euch am Riemen. Sonst ist morgen Zappeduster. Ja, dann wird wieder 4:30 trainiert. Genau. Und jetzt kann er raus. So würde ich sagen. Und dann würde ich noch nur so als Drohgebärde, würde ich dann noch mir selber als Trainer einfach schon mal ein Trikot anziehen. Einfach so als Zeichen. Ja, würde ich noch so ein Trikot anziehen. Das würde ich machen. Oh, ich wäre so ein toller Trainer. Und den Kostic würde ich nicht mehr auf den Platz lassen. Gibt's denn noch wen, der auf der Bank ist? Was? Das kann ich gar nicht ernst nehmen. Nein, Chris, du wirst lachen, aber das ist unsere beste Elf. Ja, aber da musst du noch was geben. Ja, Maxim ist für die Offensive noch ein gewisses Thema, aber der hat auch echt... Echt, ja, den würde ich jetzt gerade lieber wollen. Aber der hat zuletzt auch echt schlecht gespielt, muss man leider Gottes sagen. Maxim, ja, der hat extrem abgebaut, hat seine Chance überhaupt nicht nutzen können. Und ansonsten, ja, ich meine, willst du jetzt von den Jungen da einen reinhauen, Ferrati und Ristl, meine, damit sie mal da in der Allianz Arena gespielt haben, vielleicht deswegen könnte man sich sowas überlegen, aber prinzipiell kannst du das knicken, also da ist niemand da, der jetzt hier noch dafür sorgen kann, dass der VfB nicht gänzlich in Grund und Boden geschossen wird. Ich glaube, du musst ja auf die Bayern hoffen, dass die einfach dann satt sind. Ja, natürlich, Douglas Coman, der scheint irgendwie immer willig zu sein. Guck dir das mal an, der rennt rauf und runter da unten. Der gefällt mir wirklich, der Junge. Ja, wenn du da gegen Daniel Schwab spielst, da hast du auch richtig Spaß. Das ist mir wirklich, also vielleicht, ich weiß nicht, der Luschek ist eigentlich ein Linksverteidiger, Innenverteidiger, defensives Mittelfeld. So, da kannst du den einsetzen. Ja, vielleicht bringst du den Heise. Den Heise für Schwab, darüber kann man nachdenken. Hab ich noch nie gehört, den Namen. Philipp Heise? Philipp Heise kam von Heidenheim, ist echt guter Spieler, der ist noch sehr jung, also 24, natürlich in der heutigen Zeit nicht so extrem jung, aber für unsere Verhältnisse ist er jung. Das ist ein Spieler, der Potenzial hat, aber man merkt ihm einfach noch an, dass er eine Weile braucht, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht braucht er einfach auch Erfolgserlebnisse. Dennoch würde ich mir das überlegen, an zorniger Stelle jetzt zu sagen, den Schwab nehmen wir raus, der sieht überhaupt keine Sonne gegen Coman. Und dann bringe ich den Heise, wenn der auch keine Sonne sieht, wird es nicht schlimmer. Mhm. Weißt du, also... Michael Reschke, der Passivsportler, sagt mir, Michael Reschke heißt der Schattenmann des FC Bayern München, der diese tollen Spieler verpflichtet, wie Kingsley Coman. Wir haben die besten Hörer. Passivsportler, toll gemacht, Passivsportler. Kostic, einfach mal reingeflankt. So geht's, Passivsportler! So sieht's aus. Niedergeschlagenheit. Schade, dass jetzt bei diesem Halbzeitstand die Kamera nicht funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da sieht's doch einmal... Nein, hat er. Der Tüton, ist das eine Katze? Ja, ich freue mich da auf 2016. Dann sollte Mitch Lengerek zurück sein. Auch wenn, ja, man hört, man muss sich einfach Zeit lassen bei Mitch Lengerek. Es könnte auch sein, dass er nicht schon zum Rückrundenstart einsetzbar ist. Einfach abwarten. Er steht jetzt wieder auf dem Platz und man probiert halt jetzt mal, was alles möglich ist, was seine Knochen sozusagen aushalten. Und wenn es gut läuft, dann wird er zur Rückrunde dabei sein. Und wenn es schlecht läuft, müssen wir noch ein bisschen warten. Halbzeit, Chris! Ich würde sagen, alle YouTube-Zuschauer nicht verzagen, wir starten jetzt eine neue Übertragung und alle Podcast-Hörer sind sowieso mit im Boot. Ich würde vorschlagen, für die Podcast-Hörer gibt's kurz, das ist okay, ist angekommen jetzt. Jetzt wäre ich aber auch gleich wütend. Für die Podcast-Hörer gibt's kurz... Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Jetzt halt doch mal die Fresse, ein Stück Musik und für die YouTube-Hörer geht's gleich weiter. Bis gleich. Achso, merke ich gerade, für die Podcast-Hörer gibt es gar keine Musik, denn die Musik ist nicht eingeschalten. Chris, das hättest du aber besser wissen müssen. Oder war die eingeschalten, die Musik? Ich glaube, die war sogar eingeschalten. Ne? Gut, dass ich nochmal Pause gedrückt habe. Jetzt gibt's Musik. pimps in the crib, man. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get it. Du musst jetzt schnell hier bleiben, weil wir jetzt hier wieder. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Wir wollten doch jetzt hier die Übertragung neu starten. I'm pouring Chandon down and I'm over that sweet cause I gotta go with it. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. A phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. When my niggas feel your best, they ain't gonna pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the Crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. 2, 1, 3. SCNOOP, Digo double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the diesel, and the shizzle. G's to the biz act, now ladies, here we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get a attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss, big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you want to pop back? AK-47, now, nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. Then dance to this motherfucking music we creep to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get loose. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed cause I got it going on. Und dann versuchst du deine Kamera wieder in Gang zu kriegen. Und dann zweite Halbzeit. Now we holler conversating, baby, we don't talk. It was fun at first, you can't say I'm wrong. Now you wanna talk about it, too late, I'm gone. You mad at me cause I don't wanna play your game. I ain't perfect, but I'ma do my thing. We gotta meet in the middle, huh? You here, I'm there. Tell me what's the sense of me trying if you don't care. This relationship is headed to who knows where. That means one of us got to choose. Because you hurt me, and I hurt you. And you complain about the things that I I don't do. And I don't want to take the blame, neither do you. Because we got too much to lose. We gotta meet in the middle. Meet in the middle. We gotta meet in the middle. We gotta compromise. Baby, don't analyze. We need to see eye to eye. So let's meet in the middle. We gotta meet in the middle. We gotta meet in the middle. We gotta compromise. We gotta work it out this time. We need to see eye to eye. Let's meet in the middle. We got something we can't enjoy. I'm sick of you trying to play with me like I'm your toy. You try to run game, I saw. We got a lot of issues, you got yours. We gotta meet in the middle. You can't talk that shit. You can't travel to the future if you walk backwards. Once you walk out the door, you can't walk back in. We gotta find a way to solve it. Think about our kids, cause they in the middle. You wanna sing that song. You want me to cop a plea and say, okay, I'm wrong. Things are getting heavy, but I still stay strong. I try to talk it over with you, but I could've been gone. Because you hurt me, and I hurt you. And you complain about the things that I don't do. I don't wanna take the blame, neither do you. Because we got too much to lose. We gotta meet in the middle. Meet in the middle. We gotta meet in the middle. We gotta compromise. Baby, don't analyze. We need to see eye to eye. So let's meet in the middle. We gotta meet in the middle. We gotta meet in the middle. We gotta compromise. We gotta work it out this time. We need to see eye to eye. So let's meet in the middle. I told you once, I told you twice, and now my shoulder's cold. A block of ice. You playing games like you rolling dice. And what you know about a sacrifice? Baby, I've been in the middle. I've been giving you more than a little. Had the ball, then you double dribble. I guess you never listen. I don't ever get my point across. I wash your dirty draws. You out with dirty bras. You did me dirty, dog. Cause you's a dirty dog. It's a curtain call, and I ain't mad at all. I gave you more than you deserve. I was worth it all. Bottom line, hope you find what you're searching for. You hurt me, said I hurt you. And I complain about the things that you know. And I don't wanna take the blame, neither do you. So Chris, man sieht mich immer noch nicht. Also ich kann dir nicht sagen, an was es liegt. Sehr toll. Also es ist so, dass Skype meine Kamera weiterhin erfasst. Aber das ist auch das einzige Programm, das meine Kamera erfasst. FaceTime. Doch, bei FaceTime geht die Kamera auf einmal auch. Ja. Aber auf YouTube. Ne, wie heißt das? Doch, YouTube geht's nicht. Hallo? Wo bist du denn jetzt hin? Ja. Ja, das liegt leider Gottes an irgendwas, was ich jetzt nicht so verifizieren kann und auf die Schnelle auch nicht beheben kann. Hast du da mal öfters oben auf Kamera an- und ausschalten gemacht? Da wäre ich nie drauf gekommen. Gott sei Dank hast du mir das jetzt noch erzählt. Das ist, ich glaube, so macht man es auch an, oder? Ist das nicht so? Bei mir war es von vornherein an. Ja, Chris, es ist, das weiß ich doch. Das weiß ich doch, aber daran liegt es leider nicht. Jetzt sehe ich deinen Podcast mit das Attitude-Logo. Ach so. Ja, das, wenn ich das will, dann siehst du das auch jetzt. Das ist immer, wenn ich die Kamera ausstelle. Okay. So, dich sieht man aber nicht mehr. Ja, ich sehe mich. Was? Ich sehe mich. Nee, du bist jetzt nicht mehr zu sehen. Ja, das ist ja super, dass du da mal rumgespielt hast. Ja, du stehst bei mir ja als Kamera aus. Nee, das ist Quatsch. Ja, dich sieht man jetzt auch nicht mehr. Doch, schön, dass mich, aber bei mir läuft. Also hier läuft es nicht. Egal, man hört dich auf jeden Fall jetzt auch wieder im Podcast. Du musst jetzt nochmal weg. Nee, wir müssen erstmal die Kamera hier fixen. Das ist so schön. Na gut, du fixst mal die Kamera, noch ein bisschen Musik, ja. Lock mich hier nochmal aus. Nee, nee, lass doch, dann ist halt ohne Kamera. Siehst du dieses Logo denn wenigstens? Ja, das sehe ich irgendwas. Und jetzt siehst du es nicht mehr, oder was? Doch, ich sehe, warte, ich kann gerade nicht. Lass einfach, wie es ist. Ich sehe mich ja, das ist so. Dann bin ich gleich wieder zum Anfang da. Hörst du mich? Das gibt's ja gar nicht. So ist es hier bei 4Eng12er offensichtlich. Der ist dann halt einfach weg, der Chris. Er ist immer wahnsinnig unprofessionell vorbereitet. Das gleichen dann Pocho und ich immer aus. Ansonsten, also wenn der jetzt zum Beispiel sowas wie ich bei MMA Radio gemacht habe, machen müsste, also alleine einen Podcast, das würde überhaupt nicht funktionieren. Das ist ein so verpeilter Mensch, das gibt es wirklich. So eigentlich nirgendwo auf der Welt. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Ja, ich hoffe, dass er jetzt demnächst wieder auftauchen wird und uns hier begleiten wird, auch in Halbzeit 2. Aber er scheint sich jetzt erstmal verdrückt zu haben. Ich wollte gerade sagen, dass es aktuell eine Xbox One mit 3 Spielen für 369 Euro gibt. Muss man eigentlich zuschlagen. Chris, hallo. Diese Geräusche, die du da verursachst, die sind echt schrecklich. Wenn er sich selber hören könnte. Ist unerträglich, diese Geräusche da in Langhagen. Was ist? Deine Geräusche, die du da verursachst, die sind so unerträglich. Also das gibt's ja. Das ist richtig. Hör doch mal auf damit. Es gibt jetzt bei Saturn die Xbox One mit 3 Spielen für 370 Euro. Ich würde sagen, das ist ein guter Preis. Mach das. So, mein Video sieht man nicht, ja? Nee, sieht man nicht, ist aber auch völlig Latte. Das lasse ich jetzt gerade so. Okay. Also, da ändere ich jetzt auch nichts mehr dran rum. Ich bin froh, dass es jetzt hier läuft. Und jetzt sollten wir die Podcast-Hörer anvisieren, die sich jetzt mittlerweile schon seit 1 Stunde und 12 Minuten hier durchgequält haben und sich fragen, wieso? Ja. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Frau Schmidt! Das sind die Yeah, Yeah, Yeahs mit Hetz will Rohl! Was sagst du eigentlich dazu, dass ich mal Englisch-LK hatte? Das merkt man nicht. Das merkt man wirklich. Also, ja, so läuft's. Geht schon weiter? 9 Minuten, Sekunden. Bei mir steht jetzt hier was von 8, 7, 6. Müssen wir uns da wieder abstimmen? Ja. Counte mal weiter, wann es ran. 2, 1, 0. Okay. Sind wir wieder auf einer Höhe? Ja, auf einer Wellenlänge. Ein Glück. Oh, ich bin echt, also mental völlig am Ende. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schlimm wird. Aber auch gut, technisch. Noch steht's 4-0. Ist doch alles möglich. Ja, dein Ergebnis ist immer noch drin. Ja, mein Weil Ergebnis. Du hast große Tippspiel gesehen. Ja, ich habe am Tippspiel 2-0 getippt, nicht 4-2. Da kommen sie. Da kommen sie zurück, Chris. Wollen wir mal gucken, ob es da eine Änderung gibt? Es sieht, also für mich ist Schwab der Kandidat, den ich am ehesten auswechseln würde. Insua hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen, das kann ich so nicht akzeptieren. Ich glaube, dass Schwab drinnen geblieben ist, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Nuschek kommt. Nuschek. Der muss für Schwab kommen. Nuschek muss für Schwab kommen, das ist für mich eine große Schwachstelle gewesen. Kostic nimmt er raus. Gut, kann ich verstehen, Kostic war lange verletzt. Warum soll man ihn jetzt hier noch durchschleifen und vielleicht riskieren, dass die Verletzung wieder aufreißt. Aber nichtsdestotrotz, Schwab scheint weiterzuspielen. Für mich war Schwab einer der schlechtesten Spieler bislang. Wer wäre eine Alternative für Schwab? Der von mir angesprochene Heise wäre eine Alternative gewesen. So, und weiter geht's, zweite Halbzeit. Ja klar, bei dir herrscht Vorfreude und fast schon, also du kannst es fast schon nicht erwarten. Bei mir sieht es da genau andersrum aus. Ich kriege einen Kurzanfall, dass es weitergeht. Und Thiago macht sich warm unten, auch schön. Ja, auch für die Bayern natürlich die Möglichkeit, nochmal Spieler zu bringen, die vielleicht zuletzt... Na, was kommt jetzt? Ja, ich überlege gerade, hat der eigentlich gegen Arsenal gespielt von Anfang an? 90 Minuten durch. Ah, okay. Dann das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum er heute nicht spielt. Ja, gut, klar, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es fällt gar nicht auf, dass er nicht spielt. Nee. Der Kimmich macht das auch relativ solide. Fällt nicht so stark auf, aber er macht das gut. Und da haben wir ihn auch am Ball. Joshua Kimmich, Ex-Stuttgarter. Ja, er interpretiert halt die Rolle des defensiven Mittelfeldspielers anders als Thiago. Thiago hat ja dann schon noch immer offensive Ansätze und versprüht so ein bisschen Gefahr, obwohl er ja nicht oft trifft, aber... Ja. Dennoch würde ich mich sehr darüber freuen, wenn der VfB so einen ähnlichen Spieler hätte. Und ja, Kimmich, klar. Für ihn ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn er die Leistung bringt, die er ja zuletzt gebracht hat, sich da immer weiter in solche Situationen, sag ich mal, oder ja, einfach zu spüren, wie das so ist, bei den Bayern zu spielen und dann auch so ein bisschen in die Rolle reinrutschen könnte, dass er dann in Zukunft da ein tragender Spieler wird. Ich glaube, jetzt noch ein bisschen früh zu sagen, ob es in die Richtung geht. Baumgartel jetzt mit vorne. Und da geht's vielleicht wieder los. Baumgartel. Stark. Ja, wirklich. Luschek. Luschek jetzt schon der beste Mann auf dem Platz. Ja. Und das nach erst einer Minute 40 Einsatzzeit. Was können wir denn von Adam Luschek erwarten? Nicht viel, kann ich dir sagen. Also das Beste, was passieren kann, ist, dass er einfach nicht selber stolpert. Oh, schön, schön! Werner! Werner! Werner! Abseits! Das gibt's doch nicht! Also und der Kommentator da in diesem Scheißspiel ist völlig ruhig. Ja. Das muss ich mir nochmal angucken. Das ist doch kein Abseits. Das ist kein Abseits. Nein. Nee. Hinten steht Alaba. Der hebt Abseits auf. So, das möchte ich jetzt nochmal sehen. Und zwar. Was ist das für ein katastrophistischer Kommentator? Ja. Der hat die Ruhe weg. Wo ist Marcel Reif, wenn man ihn mal braucht? Das stimmt. Aber was war das denn, Rafinha? Ein Totalausfall. Was ist da mit Arturo Vidalus, der Krieger am Boden? Ja, da unterbricht selbst die David das Spiel. Wenn der Krieger am Boden ist, dann ruhen die Waffen. Und Pep Guardiola, das dumme Schwein. Dieser Pep Guardiola, das ist eine Schwachstelle in der kompletten Bundesliga, aus meiner Sicht. Ja. Da so ein solider Christoph Daum. Der wäre was für Bayern. Der wäre was für Bayern. Neururat zu Bayern. Ja, guck, der, also das ist so plump, wie er sich da fallen lässt, der Kimmich. Da, an Werner Stelle hätte ich ihm dann nochmal voll auf die Klöten getreten. Ja, aber hat geklappt, ne? Hat geklappt, ja. Ja, dieser Moment, das war gerade der schönste Moment dieses Wochenendes, als Stefan im Tor landete, bis in dem Moment, als ich merkte, ja, es freut sich ja nur einer, und zwar ich. Aber Ricky, wir haben noch genug Zeit. Vielleicht 4:4 wäre dann das Spiel des Jahrzehnts für Ach, die Stuttgarter. Ach du, mir ist jetzt nicht mit dem Spaßen zumut. Nein, ich wünsche mir jetzt einfach nur noch, dass wir hier nicht gnadenlos vor die Hunde gehen und irgendwie sowas Katastrophales wie 7:0 oder so dann mit nach Hause nehmen müssen. Das wäre schlecht. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich zu Recht, wie ist es momentan, Mitglied und Fan des FC Bayern München zu sein? Da bist du auch Mitglied? Ja, seit im nächsten Jahr 25 Jahre. Oh. Aber jetzt bleib mal ganz ruhig. Ich kann dir da eine profunde Antwort drauf geben. Ja. Schön. So, jetzt mache ich mal gerade ein Selfie, wie ich mich aktuell fühle. Und ich bitte dann, mal gucken, wie ich das mache, das Selfie. Nee. Also ich kann jetzt verraten, der große Gag wäre eigentlich heute gewesen, dass ich unter meiner Jacke ein Bayern-Trikot anhatte. Das wollte ich eigentlich entblößen. Ja. Ich habe wirklich eins an. Ich habe es auch gesehen. Ach so, stimmt, du hast es ja gesehen, aber die Hörer noch nicht. Das hat jetzt natürlich nicht funktioniert. Nee, ich will jetzt auch kein Selfie machen. Es sind momentan schwere Minuten, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich mache mir halt Sorgen jetzt, dass du gegen Bayern verlierst, okay. Aber ich mache mir halt Sorgen, ob diese Niederlage in dieser Art und Weise und auch ja, mit diesen Problemen, die Bayern da beim VfB ausgemacht haben und genutzt haben, ob das Stuttgart auf lange Sicht dann so ein bisschen wieder diesen Aufwärtstrend, den sie zuletzt hatten, zermalen wird. Da mache ich mir eher jetzt Sorgen. Wenn das Spiel verloren ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie wird sich das auf die Tücher auswirken? Was meinst du denn? Ist schwer zu sagen. Was ist denn der Zorniger, da irgendwie ein Jongleur, um mit den Spielern irgendwie ins Gericht zu gehen und die aufzubauen? Ich glaube, dass es bislang gar nicht so extrem schwer war, auch wenn jetzt viele sagen, ja, aber die hatten ja die Negativserie und so. Aber man hat ja einfach gemerkt, dass Stuttgart immer gut oder zumindest ansehnlichen Fußball gespielt hat und man konnte erkennen, dass die Mannschaft Fußball spielen kann und dass die auch das Zeug dazu hatten, eine Bundesliga-Truppe zu sein und nicht unbedingt in die zweite Liga zu müssen. Deswegen glaube ich, dass du da gar nicht so sehr mental mithelfen musstest. Ja, also da hilft es halt einfach zu sagen, Jungs, wir machen nichts falsch, irgendwann geht der Ball rein und dann gewinnen wir auch Spiele. Aber hier wird dem VfB halt mal gerade aufgezeigt, dass ihre Abwehr gegen hochklassige Mannschaften einfach so schlecht ist und so unterlegen ist, dass ich mir da Sorgen machen könnte, dass du dann meinst, ihr werdet wieder in Sphären gerissen, spielerisch, in die er schon längst gefühltermaßen. Das ist unser Heilsbringer. Ich muss hier unterbrechen, das ist unser Heilsbringer. In Stuttgart wird gehofft, dass Badstuber vielleicht kommt. Und zwar, ja, das muss man noch kurz sagen. Also Arjen Robben überlupft da Tyton, aber leider auch. Oder er schießt neben das Tor. Man hofft so ein bisschen, dass die Bayern sagen, komm, hier den Badstuber geben wir mal für ein halbes Jahr nach Stuttgart oder so und lassen den da ein bisschen mitspielen. Aber das hat doch Guardiola schon kategorisch ausgeschlossen. Und da hätte er doch zu Lewandowski rübergeben müssen. Ja, das wird Ärger geben. Das mag Pep Guardiola überhaupt nicht. Hat Lewandowski, Ding schon ausgeschlossen, ja, Pep Guardiola? Er hat er schon gesagt auf der Pressekonferenz. Ah, okay, schade. Weil darauf habe ich so ein bisschen gehofft, weil es bringt ja nichts, irgendeinen Abwehrspieler zu verpflichten, nur um des Verpflichtenwillens. Man hat das ja auch mit Sunic gesehen. Mit Sicherheit ist das kein katastrophaler Abwehrspieler, aber es ist auch nicht die Qualität, die du vielleicht brauchst, um endlich da hinten wieder sicherer zu stehen. Weil schon bei der Sonderheftausgabe habe ich das gesagt. Wir haben ein extremes Abwehrproblem. Aber ich sehe da keinen Spieler, den wir verpflichten könnten. Außer, weißt du, du holst halt einen Spieler und dann überrascht er uns alle. Aber einfach so einen Namen, der mir jetzt da einfach Hoffnung machen würde, den sehe ich irgendwie nicht. Das ist, ja. Das macht mich einfach so ein bisschen nachdenklich jetzt gerade. Fast schon traurig. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, der Stuttgart hat 16. Mit der Blitztabelle, ihr seid wieder auf einem Relegationsplatz. Ja, leider Gottes. Und eigentlich. Ich sag's nochmal, keiner ging davon aus, dass man hier in München was holt, aber eigentlich fühlt sich das so an, als ob der VfB keine Mannschaft ist, die im Abstieg unten mit rumturteln muss. Dennoch passiert das halt, wenn du die Spiele verlierst, wie gegen Schalke etc. pp., es waren einige, dass du da natürlich da unten nicht mehr richtig rauskommst, auch mit ansehnlichen Leistungen oder sag ich mal mit besseren Leistungen. Die kommen nicht mehr richtig raus. Also du gewinnst von mir aus zwei Heimspiele in Folge, verlierst aber gegen Leverkusen und gegen Bayern, was auch möglich ist, aber dann fehlen dir halt die Punkte, die du vorher liegen lassen hast. Das ist... Was ist jetzt mit deinem Selfie? Nee, mache ich keins mehr. Hab keine Lust mehr. Bist du verdrossen? Ich bin sehr verdrossen, ja. Weil ich diese Bayern auch irgendwie nicht mehr leiden kann. Elfmeter, ach, Gott sei Dank. Da hat der Gente auch toll gemacht. An der Stelle muss man vielleicht auch mal wieder Optimismus hier durchklingen lassen. Toller Ball. Wirklich toller Ball. Und das macht er toll, der Werner. Setzt sich da durch. Und wieder lässt sich der Kimmich fallen. Das ist doch ein Schwalbenkönig, du. Du. Naja, also nun bleib mal ganz ruhig. Also ich sag mal so. Da wurde ein bisschen geschoben. Ja, also ich sag mal so. Wenn es hier 0-0 steht, ist das für mich ein Strafstoß. Bei 4-0 nicht. Aber man kann, glaube ich, hier schon sagen, dass Gentner ein bisschen ambitioniert in die ganze Sache reingegangen ist. Oh. Ja, das Spiel fühlt... Ich weiß, du machst schon wieder 1000 andere Sachen. Ich sehe dich zwar nicht, aber du bist so abgelenkt, du sagst auch gar nichts mehr. Nee. Ich spiele nebenbei ein bisschen FIFA. Ja, das merke ich, weil gefühlt halte ich jetzt seit 20 Minuten einen Monolog hier und bei dir kommt gar nichts mehr. Das ist richtig. Das ist vor allen Dingen auch toll. Ja, auch das ist richtig. Ja, schön. Möchtest du dich noch beteiligen an dieser Sendung? Du musst dich da mal ein bisschen entspannen, Ricky. In deinem Alter vor allen Dingen. Jetzt lass uns das Spiel mal minutiös aufdröseln. Und da sieht man doch ganz klar, wer ist das? Kosho Daivari, der war doch mal bei TNA vor 20 Jahren. Der Benatia spielt ja. Ja, das ist schon so seit der ersten Minute. Ach so. Ja, willkommen. Da muss ja der Boateng rausgegangen sein. Was? Ja, ist er auch. Der Boateng muss raus. Der spielt doch. Naja, ich sehe ihn nicht. Hä? Der hat doch. Der spielt doch, der Boateng. Wo denn? Na, auf dem Platz. Jetzt muss ich mal nachgucken, ob das stimmt, was du da ich sagst. Ich sehe da keinen. Und die Stuttgarter drücken jetzt. Nein, da spielt kein Boateng. Na gut. Ja, da siehst du einen. Doch, der muss spielen. Ja, aber der Benatia ist ja jetzt unser Innenverteidiger. Benatia spielt seit der ersten Minute. Seit der ersten Minute der zweiten Halbzeit? Nee. Da bist du nicht mehr ganz dicht. Jetzt lese ich nochmal die Aufstellung vor. Neuer, Lewandowski, Robben, Costa, Rafinha, Boateng, Vidal, Müller, Alaba, Coman, Kimmich. Ja, gut, dann fehlt da aber ein Benatia. Dann ist aber ein Fehler unterlaufen. Ja, das gibt's ja gar nicht, dass sie den vergessen haben, hier einzutragen. Tja, jetzt sieht's halt nicht mehr so richtig aus wie ein Fußballspiel gerade. Nee. Dann sind noch 35 Minuten. Na, Prost Mahlzeit. Na, Bayern scheint jetzt auch so ein bisschen einen Gang zurückzuschalten. Oh, jetzt kommt ein großer Moment. Ein großer, oder freut sich Guardiola schon, der ja auf der Pressekonferenz gesagt hat, ich möchte mit diesem intelligenten Fußballer weiterarbeiten. Er wird nicht abgegeben. Holly Badstuber. Holly. Das ist er. Stark. Ah. Was denn? Zwei Kreuzbandrisse erzählt er gerade. Uncharted The Nathan Drake Collection für 27 Euro momentan. Kimmich. Das macht er ganz sachlich. Strahlt auch eine gewisse Ruhe aus. Das macht er ganz stark. Coman. Der glanzvollste Spieler der ersten Halbzeit. Ricky? Ja. Wollen wir mal den Typen von meine Roster vorlesen, anrufen? Anrufen willst du den? Wie willst du das machen? Der Krieger am Ball. Macht das Spiel breit über Müller, der über die Flügel kommt. Wo ist denn Robben abgeblieben? Der ist in der Mitte und da! Ja. Costa. Ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen das Geschehen, denn ich merke, Ricky, du bist niedergeschlagen. Ja, ich bin niedergeschlagen, das kann man nicht anders sagen. Das sind genau diese Momente. Das ist ein Ball, einfach nur abprallen lassen, kurz zurücklegen, dann kann der den nach vorne spielen und das kriegen die VfB-Spieler nicht hin. Jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir mal ruhig sein. Das müssen wir auch kurz hören. Ja. Auch den haben wir abgeschoben. Auch den haben wir abgeschoben, Holger Badstuber, weil auch da konnte man nicht absehen, dass der Spieler mal gut wird. Ja. Habt ein Händchen für, da habt ihr ein richtiges Auge für, Spieler nicht zu erkennen, Talente nicht zu erkennen. Talentspiele VfB, sagt man ja auch. So, jetzt Werner. Schön. Schön gemacht. Jetzt wachen Sie vielleicht nochmal auf. Werner. Ich sag dir ganz ehrlich eins. Ich glaube, was ich mir jetzt wünschen würde, wäre einfach, dass der VfB noch irgendwie wenigstens ein Tor schießt und sich belohnt für dieses Spiel. Und dann hat der Neuer natürlich ganz sicher, da hat er das Hirn... Was heißt belohnt? Belohnt ist natürlich Quatsch. Einfach, dass man selber nochmal so das Gefühl hat, okay, wir können ja auch einen Ticken wenigstens bestehen. Ja. Einfach so ein psychologisches Ding, so ein Tor. Ihr könnt in dieser Liga nicht wirklich bestehen. Lass ich mir aber so nicht sagen. Krebst ihr da um den Relegationsplatz rum, das kotzt mich an. Jetzt warte doch mal ab, wir haben immerhin noch ein paar Spiele vor uns und ich kann mir gut vorstellen, dass der VfB da noch bei den internationalen Plätzen anklopft. Ab wann klopft man an? Platz 14? Ja, jetzt ich merke schon diese zynische Art von dir, aber ich setze auf den DFB-Pokal. Ich bin der Meinung, wenn du im Halbfinale bist im DFB-Pokal. Oh, jetzt müssen wir noch mal kurz aufpassen. Dann hat er aber am Mittwoch ein bisschen geschmeidiger gespielt, als er sein Traumtor geschossen hat. Das Tor des Spieltags übrigens in der Champions League. David Alaba. Ja, also ich bin der Meinung, dass du schon mit einem Halbfinaleinzug das internationale Geschäft klar machen kannst im DFB-Pokal. Also, weil ich gehe davon aus, dass Bayern oder Dortmund oder irgendwie so eine Mannschaft dann im Finale steht und die werden in der Champions League spielen. Deswegen ist der DFB-Pokal meine Hoffnung, dass wir da irgendwie ins Halbfinale kommen. Und wir haben ja bislang Losglück. Braunschweig, es klingt natürlich sehr als Zweitligist, ist nicht so ein Problem, aber Braunschweig spielt eine gute Zweitligasaison, schießen viele Tore, also sind offensiv stark gegen unsere schwache Abwehr. Das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, aber es ist zu Hause und ich hoffe, dass wir da gegen so eine Mannschaft wie Braunschweig, ja, es muss ja mal ganz ehrlich sein, das muss der VfB dann einfach leisten, dass sie da in die nächste Runde einziehen. Und dann halt einfach ein bisschen Losglück und du stehst zacki-bumski im Halbfinale. Wenn sie gegen Braunschweig gewinnen, sind sie im Viertelfinale, dann muss noch ein Spiel gewinnen und dann bin ich der Meinung, dann könnte das schon reichen, um einen Euroleague-Platz zu ergattern. Ja, musst du dir jetzt mal nicht über also irgendwann müsst ihr ja mal gegen Dortmund und Bayern spielen. Abwarten. Wenn das erst im Finale der Fall ist, dann kann ich damit leben. Dann verliere ich auch das Finale, freiwillig. Naja, das stimmt natürlich nicht. Man hofft immer, dass man ein Finale gewinnt, egal gegen wen. Oh, aber jetzt mal unter uns Pastorentöchtern. Ist denn da was geplant in der Wintertransferperiode? Möchte man sich defensiv noch ein bisschen verstärken? Denn offensiv ist es ja gar nicht so schlecht. Jetzt natürlich kein Gradmesser, diese Partie. Aber ansonsten. Na, offensiv haben wir halt das Problem, dass gerade Ginne ausfällt. Lange mit seinem Bandscheibenvorfall. Ginne. Nennen wir hier nur Ginne. Ein Bandscheibenvorfall. Der wird also ausfallen jetzt noch ein bisschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der VfB in der Winterpause was tut. Aber was genau ist halt die zweite Frage. Jetzt kommt Heise. Und er nimmt Sunic raus. Das ist natürlich auch eine Ansage, wenn du da den Innenverteidiger rausnimmst. Er hat natürlich viele Spiele bestritten. Also wir sagen diese ganzen Namen nicht. Sunic, Heise. Wie gesagt, Heise ist ein relativ junger Spieler, der mit Sicherheit jetzt keine Champions League Qualität hat oder sowas, aber in der Bundesliga schon mitspielen kann, glaube ich. Philipp Heise. Ich könnte mir vorstellen, dass Luschek jetzt in die Innenverteidigung wechselt und Heise dann, was macht der? Der hat sonst immer linke Verteidigung. Ja, sagt doch gerade der Kommentator. Was sagst du zu Mario Gomez in der Champions, in der Nationalmannschaft wieder? Ich finde das gut. Der hat sich das verdient. Der hat gute Leistungen in der Türkei gezeigt. Auch wenn man natürlich da ehrlicherweise sagen muss, dass die türkische Liga jetzt wahrscheinlich kein Gradmesser ist. Dennoch musst du die Tore erstmal machen und er hat eine Qualität, das kannst du als Bayern-Fan bestätigen und ich als VfB-Fan sowieso. Und deswegen, ich freue mich für ihn. Vielleicht bringt das was, dass er jetzt einfach auch ein bisschen älter geworden ist, durch so einen Teil der Tränen gehen musste in Florenz. Vielleicht hat ihn das wachsen lassen. Ich hoffe es. Weil wir brauchen gute Stürmer in der Nationalmannschaft. Richtig Knipser, ein richtiger Oldschool-Knipser. Man sagt ja, die sind ein bisschen aus der Mode gekommen, aber warum nicht? Ich glaube schon, der hätte jetzt auch ein schönes Distanztor gemacht für Besiktas ist das, ne, wo er spielt. Mhm. Ja, ich glaube schon, dass der in der Nationalmannschaft was bringen kann. Dass da nur immer diese Die Davi. Und der Batsch, du musst hinten ablegen. Schieß doch das Ding rein. Mann, da Heise. Jetzt Werner kann schießen. Wartet, da brauchen sie einfach zu lange. Und das ist das Problem. Sie müssen gedankenschneller sein. Du hast einfach nicht die Zeit, den Ball zu stoppen, dir vor dir hinzulegen und zu gucken. Das haben sie doch stark gemacht. Jetzt nimm das doch mal an. Nein. Das Wichtige ist halt der Abschluss. Daran mangelt es ja. Ich meine, der Abschluss war nicht gut. Also der erste Schuss war okay, aber wie dann Werner den zweiten Ball verarbeitet, das ist schwach. Gut hier, guck doch mal. Ja, war schlecht geschossen, muss er besser platzieren. Aber da merkt man dann vielleicht auch so ein bisschen die mangelnde Qualität bei so einem Heise. Aber Werner nimmt halt den Ball an, legt ihn vor sich hin und guckt dann, wen er anspielen kann. Und die Zeit hast du gegen Bayern schon fünfmal nicht, aber die Zeit hast du auch nicht gegen Hamburg oder gegen Ingolstadt. Das ist das Ding. Und so verballern die halt ständig Großchancen. Das ist einfach so. Der VfB hat immer wieder große Chancen, zeigt auch immer wieder gute Aktionen nach vorne und ist dann, natürlich, und ist dann einfach schlafmützig. Mal gucken, wer das jetzt ist hier. Mhm. Hallo? Hallo. Ich mache gerade eine Sendung. Können wir das Gespräch auf später Nein, die ist im IKEA. Tschüss. So, jetzt gerade, wo der VfB die Bayern an die Wand spielt. Eine Drangphase hat, ja. Aber du merkst auch, da wird sich Pep Guardiola wieder echauffieren drüber. Kannst du mal aufhören zu fressen und dann mit vollem Mund die ganze Zeit zu reden? Sagen, das muss er auch machen, um so ein bisschen gewisse... halt doch mal die Sau. Er muss sich darüber auch aufregen, aber es ist eigentlich totaler Quatsch. Wir führen hier 4-0. Und Pep Guardiola wird dann in der Pressekonferenz wieder sagen, ja Mensch, in der zweiten Halbzeit, da haben wir es wieder schleifen lassen, da haben wir zu viele Konter gefangen. So war es auch gegen Arsenal. Ja, aber das sind, glaube ich, einfach nur menschliche Züge, die die Bayern hier versprühen lassen. Und ja, ich kann es jetzt offiziell sagen, hier bei Pirken 211, auch die Bayern sind nur Menschen. Also wir machen jetzt hier seit anderthalb Stunden eine Sendung und in den letzten 30 Minuten bist du nur am Fressen. Ja, natürlich, weil ich sonst nichts zu tun habe. Schaffst du das denn nicht irgendwie dann mal logistisch anders zu legen, als während einer Sendung dann immer dir da was reinzumampfen? Ja, warum denn? Das ist doch mein gutes Recht. Oh, ich finde das so fürchterlich, dieses Gefresse da immer während einem Podcast. Da spricht natürlich auch so ein bisschen Enttäuschung aus mir heraus, weil ich A, nichts zum Fressen habe und B, keine Mannschaft, die was reißen kann. Und immerhin. Benatia, das sind natürlich die Spiele jetzt. Jetzt kommt er hier in der zweiten Halbzeit rein. Das sind die Spiele, wo er sich wieder rankämpfen kann an die erste Mannschaft, wo er sich wieder an das Niveau von Kevin Jerome Boateng ranarbeiten kann. Und das ist natürlich mega wichtig. Jetzt haben wir wieder zwei fitte Innenverteidiger mit Batstuber und mit Benatia, die da so ein bisschen um Boatengs Gunst buhlen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass der Boateng da auch nicht satt und faul wird. Das ist natürlich nach der roten Karte. Das ist ganz klar. Benatia, der erste Torschütze dieser Bundesliga-Saison. Benatia. Gegen den HSV damals getroffen. Kopfballtor. Absolut richtig. Jetzt einen Robben mit einem Freistoß. Da kann man natürlich dann vielleicht auch mal was wagen beim Stand von 4:0. Und die Davi stellen die Mauer. Robben sucht da Lewandowski. Ah. Das ist, muss man ganz ehrlich jetzt auch mal sagen, Weltklasse. Und klar, Lewandowski hat jetzt drüber geköpft, aber wie der da noch Druck hinter den Ball bringt, finde ich einfach großartig. Guck das mal an. Das ist eigentlich ein Ball, also der VfB-Spieler geht gar nicht mit hoch, und das kommt noch dazu, fressen und dann diese Rumrülpserei. Und da kommt er! Es ist nicht mehr auszuhalten. Der großartigste Spieler der Bayern-Historie, Thiago Alcantara, kommt für den abgearbeiteten Douglas Costa. Schönes Tor sehen wir hier nochmal. Toll! Arne Costa geht vom Platz. Und tolles Spiel. Mal wieder. Ja. Douglas Costa, 30 Millionen. Hat man alles richtig gemacht, den Spieler. Aber der bricht ein in der Rückrunde. Das mag sein. Da holen wir halt einen neuen. Das stimmt. Was denn? Philipp Heise. Aber Philipp Heise. Ja. Das ist, muss wirklich einfach ein tolles Gefühl sein, wenn man einfach so einen Ausnahmespieler wie Costa auswechselt und so einen Ausnahmespieler wie Thiago einwechselt. Das ist schon schön, kann ich dir sagen. Ist toll. Ja, gut, ich meine, das, klar, als Bayern-Fan, ich meine, die wenigsten Bayern-Fans sind halt Fans aus Überzeugung, sondern das ist halt einfach so eine Gier nach Erfolg, warum man oft Bayern-Fan wird. Und man muss auch ganz ehrlich hier mal ansprechen, dass die Bayern ihren Erfolg ja nicht unbedingt auf unbedingt loyalen Wegen sich erarbeitet haben. Da wurde viel geschmiert, viel Geld verschleiert, viele Steuern hinterzogen. Und dann tut man halt jetzt einfach so, als wäre man die Mannschaft, die über Jahre super gewirtschaftet hat. Und man profitiert einfach davon, dass in Bayern die Uhren anders gehen. Und dass man da das ein oder andere auch mal durchgehen lässt und die ein oder anderen paar Millionen nicht versteuern muss. Das ist halt einfach gar nicht so schlecht für den FC Bayern. Hat man halt ein hohes Festgeldkonto. Und der Uli geht mal für anderthalb Jahre in den Knast, dann ist die Sache wieder durch. Nur läuft's halt. Tja, so ist es halt. Ein Verein, der einfach sympathisch ist. Hä? Ist einfach ein Verein, der sympathisch ist. Richtig. Ja. Drecksmannschaft da. Kick and Rush. Das ist natürlich auch verbitterte Spitzen, die du hier rüberlässt. Nein, das sind Fakten. Aber da stehe ich drüber. Das sind Fakten, die natürlich unhaltbar sind. Hast du dich nie gefragt, warum Uli auf einmal zugibt, dass er Millionen an Steuergeldern hinterzogen hat? Das Fass mache ich jetzt hier nicht auf. Ja, natürlich, das macht selten ein Bayern-Fan auf. 4:0 führt der FC Bayern München gegen den Erzfeind. Aber das eine der größten Mannschaften Deutschlands, einen Traditionsverein, VfB Stuttgart. Und da lasse ich mir von dir diesen festlichen Nachmittag ja gar nicht malig reden. Das ist ja völlig klar. Da greift natürlich die Teflon-behaftete geistige Beschichtung meinerseits. Das bringt überhaupt nichts. Da kannst du natürlich jetzt weiter versuchen, Attacken gegen mich und meinen... Warum gegen dich? Es ist doch nichts gegen dich. Nimmst du doch nicht... Da steht doch vor allen Dingen der Verein drüber. Nimm es doch nicht persönlich, aber das Fundament, auf dem... Ist das eine tolle Mannschaft. Das Fundament, auf dem dieser grandiose Nachmittag gebaut wurde, ja, das besteht halt aus Lug und Betrug. Richtig. Und Betrug wird hier mit 5 Ausrufezeichen versehen. Richtig. Ja. Und das ist natürlich eine Schande für den deutschen Fußball. Das ist eine Schande für den deutschen Fußball. Gut, wir führen 4:0. Aber es passt ja zum Dachverband. Der Krieger? Robben! Den muss er machen, den macht er in der Regel einfach. Was ist denn mit dem Arjen Robben los? Da lässt er das eine Ding kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit liegen und jetzt diese hundertprozentige Chance. Robben ist über dem Zenit, der muss weg. Es passt ja zum Dachverband. Ja, also man muss sich halt nicht... Diese Geschichte, die jeden langweilt. Es muss sich halt niemand wundern, wenn der Dachverband und die darüberstehende Organisation korrupt bis ins Mark ist. Aber Stand. Lass mich doch mal bitte ausreden. Bis ins Mark ist und dann muss man sich nicht wundern, wenn der Vorzeigeverein einer solchen mafiösen Struktur natürlich auch, sag ich mal, nicht unbedingt das Geld mit legalen Mitteln erwirtschaftet hat, von dem sie hier einfach profitieren. Ich meine, welcher Bundesliga-Verein kann sich sonst einfach mal so 30 Millionen leisten für einen Spieler, den keiner kennt? Tja, sind die Fakten, die hier auf den Tisch gelegt werden und die so ein Bayern-Fan nicht gerne hören will. Aber einer muss es ja mal sagen. Frust in Hannover. Chris, magst du jetzt gar nichts mehr sagen? Das ist schön von dir zu hören. 71. Minute. 99% Ballbesitz, 4-0. Frust in Hannover auszusprechen, das finde ich schön. Nein, aber erstmal ganz ehrlich, findest du das nicht total, also ihr habt es ja in eurer Ausgabe auch angesprochen, findest du das nicht total albern, dass sich alle da immer erstmal hinstellen und, also, was da bei der FIFA los ist und sagen die Leute von der UEFA und auf einmal schreien die von der UEFA oder kommt heraus, dass die bei der UEFA nicht viel besser sind und auf einmal heißt es vom DFB, also was da los ist, ist ja Sodom und Gomorra und dann fällt einem einfach mal auf, ja, auch der DFB, ja, da läuft auch nicht alles mit. Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, diese harschen fußballpolitischen Themen, die gehören nicht in diesen fußballfestlichen Nachmittag. Das geht einfach gar nicht. Das ist ein madig Reden aus Essling. Nein. Außerdem bin ich nicht aus Esslingen. Das wurde neulich schon missverstanden auf Twitter. Ich wohne nicht in Esslingen. So. Ich bin kein Esslinger. Davon distanziere ich mich an dieser Stelle. Wo kommst du denn dann her? Aus Stuttgart. So, Rafinha kann sich jetzt hier mal eine abholen. Damit meine ich keine gelbe Karte, sondern eine Ohrfeige vom Gentner. Das gibt's ja wohl nicht hier. Beim Stand von 4-0 tritt er den Heise da aus dem Stadion raus. Mhm. Der Rafinha ist auch ein Arschloch. Schon immer gewesen. Ja, das stimmt. Ich kann mich noch erinnern, als der bei Schalke gespielt hat, gab's mal ein Spiel, Stuttgart gegen Schalke, und da hat er mit extremsten Schwalben und schauspielerischen Einlagen immer wieder Freistöße provoziert und die dann auch bekommen. Und aus einem dieser Freistöße ist dann ein Tor gefallen, das das Spiel entschieden hat für Schalke. Und seitdem hasse ich diesen Spieler, aber wie die Pest. Das ist ein gutes Recht. Ich mag alle Stuttgarter Fans und Spieler. Ich bin da loyal, denn ich bin FC Bayern-Fan. Naja, das hat man gesehen, vor allem bei vielen Bayern-Fans in der Saison, ich glaube 92, 93 oder wann das war. Da habe ich noch nicht gelebt, das kann ich nicht sagen. Als sie auf Platz 10 angekommen sind, Potsch hat es diese Woche schon mal angesprochen, da war es dann vorbei mit der Fanfreundschaft der Bayern. Aber da hat auch nur ein Effenberg bei den Bayern gespielt. Das war die Saison, als Effenberg ständig ausgepfiffen wurde. Auch von den Bayern-Fans, muss man dazu sagen. Ach, das kann mal vorkommen. Das stimmt, er hat sich dann wieder gemausert. Ja, also man merkt hier deutlich, dass die Bayern mit dem 4-0 zufrieden sind, überraschenderweise. Und Stuttgart, glaube ich, auch. Das ist wirklich eine Überraschung, dass Stuttgart auch sagt, lass mal's. 4-0 also ich merke okay. Da ganz klar, du möchtest den Fokus dieses Podcasts ganz stark fernab dieser Partie richten. Das merke ich ganz klar. Also über die Partie ist doch alles gesagt. Das versuchst du mit pseudo-intellektuellen grenzwertigen Themen. Oh, da ist der Krieger gegen den Pfosten gerutscht. Das müssen wir uns kurz angucken. Ob sich der Pfosten da verletzt hat? Weil der Krieger kann sich ja eigentlich gar nicht verletzen. Nein. Oh, was muss er... Nee, aber bei diesem Spiel ist es halt so, ich meine, das ist relativ klar, was hier abgeht. Du siehst halt hier eine Mannschaft, die zwei Ligen schlechter ist als die andere. Und genauso, was machst denn du da? Wer, ich? Ja, das ist wahnsinniges lautes Rascheln, was da bei mir im Kopfhörer ankommt gerade. Das ist aber nur bei dir. Ah, also, das muss Schmerzen. Mit anhören. Also dem Pfosten. Der Pfosten, der schreit jetzt auf. Meine Güte. Also vielleicht hat er sich jetzt hier endlich mal Schienbein gebrochen. Leider Schienbein gebrochen. Zorniger schon mit die Davi in der Einzelkritik. Was erzählen die sich da jetzt? Ich glaube, dass dann genauso Sachen besprochen werden, wie man jetzt hier sich vernünftig verabschieden kann. Also da werden halt einfach nochmal Anweisungen gegeben, hey, pass auf, der, weiß ich nicht, so und so Spieler, der versucht nochmal was, der möchte sich zeigen. Thiago, pass auf, der wird 1-1 gehen, weil es ist jetzt nicht so schlimm, wenn er mal einen verstolpert. Bei Robben muss man da auch aufpassen, auch der wird sich das herausnehmen und mal 1 gegen 1 gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Zorniger auch sowas sagt wie, wenn ihr mal aus 25 Metern freie Schussbahn habt, dann haut mal drauf. Weil das ist was, was mir beim VfB zu wenig versucht wird, aus der Distanz einfach mal einen abzuladen. Und die Davi hat einen geilen Schuss. Gentner hat auch einen guten Schuss. Und eigentlich wird diese, und ich sag's in Anführungsstrichen. Oh, Missver- und da kommt der Coman noch dran. Ja, das ist ja ein toller Kampf gewesen. Ja, Wahnsinn. Dass man diese Waffe nicht einsetzt, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Vor allem bei dem Torwart. Naja, es ist ja nicht so, dass dann immer gleich ein Tor fallen muss. Aber es kann ja mal sein, dass, weiß ich nicht, Benatia den Ball irgendwie abfälscht und dass es eine Ecke wenigstens gibt oder so. Auf jeden Fall bringt das mehr, als gar nichts zu machen, so wie in den letzten 10 Minuten. Hast du das gerade gesehen? Überragend. Und Lewandowski. Also das letzte Drittel, das berühmte letzte Drittel will bei den Bayern momentan nicht. Oh. Jetzt. Nee, muss man ganz ehrlich sagen, das letzte Drittel ist bei den Bayern zu verwurstelt, zu kompliziert gedacht. Selbst gegen so einen nicht zu defensiv spielenden Gegner, weil der VfB steht jetzt nicht mit 8 Mann hinten drin. Nee, richtig. Aber dennoch gelingt es den Bayern dann oft nicht, diesen Abschluss zu finden. Also eigentlich gibt's dann immer wieder eine Möglichkeit und dann wird aber nochmal ein Pass gespielt und nochmal 1-1. Ja, das stark. Das macht der Bartstuber gut. Man muss aber wirklich sagen, da gibt's Szenenapplaus für Holger Badstuber. Ist ein bisschen übertrieben an dieser Stelle. Man muss aber ganz klar sagen, dass Spieler wie Kingsley Coman und Arturo Vidal ihr Offensivengagement komplett eingestellt haben. Nur noch Robben und Lewandowski machen so ein bisschen was. Ja, ich weiß nicht, ob Coman das eingestellt hat oder ob... Oder ob er nicht mehr kann. Ja, das kann ich auch sagen. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Gut, dann muss er natürlich direkt weg. Einfach jetzt die Puste nicht mehr reicht, weil er hat am Mittwoch ja auch von Anfang an gespielt, oder? Ja. Und letzte Woche hat er auch von Anfang an gespielt. Gegen Frankfurt. Ja, klar. Warum auch nicht? Ja, klar, aber dann kann es schon mal sein, dass man einfach auch mal so ein bisschen durchschnaufen muss. Ey, also... Jetzt hör doch mal auf. Ah, Rafinha, da fehlt ihm einfach die technische Klasse. Muss man einfach sagen. Auch wenn es ein Brasilianer ist. Ja, aber Rafinha ein absolut so ein Rechtsverteidiger, ja. Und man kann sagen, Philipp Lahm und Javi Martinez, zwei Spieler, die ich sehr, sehr schätze. 90 Minuten auf der Bank, kann man mal machen. Ja, werden nicht vermisst gerade. Aber weil du Rafinha gerade als sehr soliden Rechtsverteidiger ansprichst, ich bin der Meinung, dass Rafinha der Spieler ist, der bei Bayern am meisten davon profitiert, dass er in München spielt. Denn ich glaube, dass Rafinha eigentlich eher normaler qualitativ gesehen Fußballer, Bundesliga-Fußballer ist. Also meinst du, er profitiert auch ein bisschen von Pep Guardiola? Nee, einfach davon, dass du in München einfach unglaublich starke Spieler hast und manchmal auch nicht ganz so sauber abspielen musst und dich auch mal verschätzen kannst. Und du hast hinter dir dann immer noch so einen Boateng, der alles weghaut und deine Fehler dann nicht ganz so hart bestraft werden. Gleichzeitig kommt es meistens auch gar nicht dazu, dass er wirklich so in letzter Not irgendwie was klären muss, weil ja, es halt selten der Fall ist, dass Bayern mal hinten drin steht und die Außenverteidiger defensiv besonders gefordert werden. Die werden ja meistens eher in der Offensive dann gefordert und zeigen da ihre Klasse. Also deswegen, ich glaube, dass Rafinha so qualitativ gesehen der schwächste Bayern-Spieler jetzt hier auf dem Feld ist. Und ja, ich meine damit nicht... Nur auf dem Feld, ja. Ich meine damit jetzt nicht, dass er blinder ist. Ja, schlecht ist oder so, sondern er hat halt das Glück und es gibt also schon bessere. Rechtsverteidiger. Da kann man auch die Floskel. Ja, gut, wer war das? Thiago. Auch da kann man die Floskel, glaube ich, raushauen als Stuttgart-Fan. Ihr würdet ihn, glaube ich, gerne nehmen, oder? Absolut, klar, gar keine Frage. Hast du ja gesehen, was der Schwab veranstaltet hat in der ersten Halbzeit. Also, ja. Ist der raus? Ich glaube nicht. Also, wenn, dann ist es mir nicht aufgefallen. Luschek kam vorn für Kostic und... Auf der linken Seite ist so ein bisschen das eingetreten, was du so ein bisschen behofft hast. Und zwar, dass die Bayern auch ein bisschen ablassen. Ein bisschen Suche machen. Ne? Weil Coman, ob er nicht mehr kann oder ob er nicht mehr will, der Schwab profitiert, glaube ich, davon. Denn der fällt negativ nicht mehr so auf. Aber leider Gottes, immer wenn Kingsley Coman sich wieder entscheidet zu wollen... Dann sieht man es doch, dass jetzt, er... Jetzt, wollen wir mal gucken. Aber ich suche gerade den Schwab. Also es kann sein, dass er das da ist, rechts, den man jetzt da... Ist das eigentlich der Schwab von dem Katalog? Ja, das ist seine Mutter strickt da immer die Mützen für die. Und hat dann auch den Namen geben dürfen. Ja, also er spielt noch. Schwab spielt noch. Ja, und nicht nur er profitiert davon, dass die Bayern jetzt so ein bisschen, wie du sagst, Suche machen, sondern die komplette Defensive beim VfB wird nicht mehr so jetzt gefordert. Thiago? Oh, was war das denn? Und Coman? Wollen wir mal sehen. Die Alaba ist das. Aber das, ja, gibt einen Freischuss, gute Position. Aber das Verwunderliche ist doch, dass der VfB trotz dessen, dass das Bayern jetzt einfach Tempo rausnimmt, es denen nicht gelingt, mal wenigstens so, ja gleichwertig, das kann man auch nicht sagen, aber so ein bisschen was zu zeigen. Das nicht unbedingt absichtlich machen, da jetzt nicht großartig Konter fahren oder sonst irgendwas. Denn ich glaube, wenn die Stuttgarter jetzt nochmal richtige gefährliche Aktion oder sogar zum 4:1 kommen würden, dann würden die Bayern, glaube ich, mal wieder sagen, ey Leute, mit uns nicht, wir schalten nochmal zwei Gänge hoch, womit sie dann im dritten wären. Vielleicht noch nicht bei 4:1, aber... Ja, klar, die wollen jetzt hier zu Null spielen. Der Neuer hat ja auch immer wieder den Anspruch, dass er auch zu Null spielen will. Also, ist ja klar. Was hat der Krieger eigentlich da an den Beinen für gelbe Ringe? Hab ich jetzt nicht geguckt. Vielleicht muss man darauf achten. Rettungsringe. Ja, schlechte Freistoßausführung hier. Ja, ich bin sowieso... Ich glaube, ich auch mit dem Rebound mehr machen können, dass man den dann so plump ins Ausspielt. Ja, gut. Ich bin sowieso diese Saison sehr enttäuscht, was Standardsituationen angeht. Letztes Jahr... Insgesamt, letztes Jahr gab es in der Bundesliga so viele Freistoßtore wie noch nie. Da wurde dann darüber spekuliert, ob es daran liegt, dass das Freistoßspray eingesetzt wird. Und in dieser Saison ist es eigentlich noch nicht so oft vorgekommen, dass bei Standards direkt Tore fallen. Das passiert natürlich, aber ja, es sind ja immer die Situationen, da spricht man ja davon, dass man das sehr gut einstudieren könnte. Ja, ja. Ja, und da wird dann oft zu wenig draus gemacht. In dem Spiel mag es egal sein. Ich glaube aber auch Çalhanoğlu, der diese Saison nicht so oft vom Punkt oder vom als Freistoßschütze trifft, der ist nicht so gut drauf und den trifft der hat ja die meisten Freistoßtore gemacht. Gnusevic trifft auch nicht mehr so oft. Die gar Kölner nicht. Führen 2:1 gegen Leverkusen, 0:0. Gladbach gegen Ingolstadt, was ist denn da los? Hoffenheim gegen Frankfurt, 0:0. Mainz führt 2:0 gegen Wolfsburg und womit? Mit Recht. Das ist eine Ansage, aber Mainz ist immer ekelhaft, wenn du gegen die zu Hause spielen musst. Also ja. Das ist immer aber ist das nicht schön morgen, Ricky? Wenn Gladbach, wie gesagt, ein Tor schießt, sind sie Dritter. Das möchte man hier nochmal unterstreichen, weil... Morgen gibt's das Revierderby. Ja, da freue ich mich drauf. Hast du heute die Bengalo-Aktion gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Heute beim Training auf Schalke, also es war natürlich auf den Trainingsplätzen der Schalker, sind die Ultras da aufmarschiert und haben das komplette Trainingsgelände oder den kompletten Trainingsplatz umstellt und haben da Bengalos abgefeuert und riesen Stimmung gemacht. Hammer. Also das war wirklich, ich muss dir vorstellen, wie so ein Donnerstagabendspiel in Polen, in der Euroleague. So sah es da aus. Der komplette Platz hat gedampft, überall Bengalos und Stimmung ohne Ende. Und die Schalker Spieler standen im Mittelkreis und haben sich einfach nur gefreut, dass sie so geile Fans haben. Und natürlich nicht nur die Schalke haben geile Fans. Ich das sage ich ja immer wieder, mich ärgert das so sehr, dass wir hier im Schwabenland nicht diese Mentalität haben. Und ich finde das so beeindruckend und geil, wie toll das ist. Nicht nur bei Schalke und bei Dortmund, überhaupt bei den Revierclubs. Mit was für ein Herzblut, was ist denn jetzt wieder? Dennis hat es ja vorhin auch mal so ein bisschen gesagt. Die Hannover-Fans sind auch wirklich toll. Das machen die so stark. Die bekommen hier seit Jahren minderwertigste Fußballkosten serviert, aber die Fußball, also die Ultras, die ja jetzt wieder im Stadion sind, ich war ja im Stadion, als die Ultras wieder nach Hannover gekommen sind, ins Stadion, das ist wirklich phänomenal, was sie da abfeiern, das ist großartig. Ja, aber ich wollte, wie gesagt, hauptsächlich auf diese Clubs im Ruhrpott eingehen, das beeindruckt mich da sehr. Wer oder was ist Martin Ristl? Auch ein sehr junger Spieler, ist ein großes Talent, hat glaube ich viele Tore vorbereitet in der zweiten Mannschaft. Werner kommt noch ran, muss nach hinten ablegen. Das hätte schneller gehen müssen. Auch hier wieder dauert es zu lang. Es dauert einfach zu lang. Da werde ich wahnsinnig, wie lang das jedes Mal braucht. Bis der VfB realisiert, da steht jemand frei, den muss ich jetzt in Szene setzen. Was, wenn der mit der Hacke den Spieler da am Ende des 16ers anspielt? Dann kann der zumindest mal versuchen, aufs Tor zu schießen. Aber dann da halb an die Eckfahne rauszugehen und darauf zu hoffen, dass ich Alaba tunnel, ja, das ist fast schon spektakulär. Oh, Heribert Fandl, morgen bei 90, Sky 90, der wird bestimmt mal wieder das eine oder andere über die momentan so viel gescholtene Schiedsrichterzunft abfeuern. In diesem Spiel war alles im grünen Bereich, muss man sagen. Ja, hier gab's auch nichts. Ja, Kingsley Coman fast noch mal hier mit einer großartigen Chance, muss man sagen, aber was wenigstens aus unserer Sicht ging das Ding nach hinten los. Ja. Ach, ich bin echt extremst frustriert. Ich kann es wirklich nur so sagen. Das ist ein bisschen zu verstehen und Thiago entschuldigt sich da. Ja. Das macht er aber auch schön. Pep Guardiola, was redet er gerade? Was soll sich heute zu essen bestellen oder? Ich glaube, dass Zorniger und auch ich kann es von mir aus sagen, wir sind sehr zufrieden, glaube ich, dass es jetzt in der zweiten Halbzeit nicht noch schlimmer geworden ist. Also ich kann mit diesem 4:0 dann unterm Strich leben. Also Mitte der zweiten Halbzeit hätte man wirklich mit Schlimmeren rechnen müssen. Mit dem Ergebnis kann man sicherlich leben, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir haben nichts gemacht. Ja, klar, aber ist auch egal. Also ist euer Anspruch? Wenn du 4:0, wenn du zweiten Halbzeit zu kassieren, auf dem Fakt, dass die Bayern absolut gar nichts gemacht haben. Wenn du zur Halbzeit 4:0 hinten liegst, da brauchst du nicht mit Anspruch kommen. Ich glaube, da ist alles gesagt. Also es wurde in der ersten Halbzeit alles gesagt. Wir brauchen jetzt überhaupt nicht mehr darüber reden, ob Bayern wollte oder nicht. Jedem ist, glaube ich, nach dieser ersten Halbzeit klar gewesen, dass der VfB also nicht nur nicht mithalten kann in dieser Mannschaft, sondern auch auf Jahre da überhaupt nicht Anschluss erhalten kann oder so. Also es ist alles gesagt in der ersten Halbzeit. Warum jetzt hier irgendwie dann noch so rumzutun? Oder warum sollen wir jetzt hier da rumtun, als wäre das jetzt eine Kunst, dass das Stuttgart das 4:0 gehalten hat? Natürlich, wir wissen, dass Bayern München hier auch locker wahrscheinlich nochmal 2-3 Tore hätte schießen können, aber sie haben es halt nicht. Warum und weshalb ist mir egal. Ja, das ist für mich so ein bisschen schön Rednerei. Nein, du verstehst mich da falsch. Ich erkenne doch, dass die Bayern den VfB an die Wand gespielt haben, eine Halbzeit lang. Und ohne wirklich, dass Stuttgart nur ansatzweise dagegen halten konnte. Aber für die Mannschaft ist es doch jetzt okay, wenn sie feststellen, okay, wir gehen jetzt hier nicht mit 8:0 unter, sondern es bleibt beim 4:0. Das meine ich. Das ist doch dann was, wo man als Trainer dann sagen könnte, hey, zweite Halbzeit haben wir keins mehr bekommen. Dass dann keiner sagt, ja, also klar, also jetzt ist die Champions League noch drin. Weißt du, wie ich meine? Das ist doch klar. Ja. Jeder weiß doch, wie stark Bayern gespielt hat in der ersten Halbzeit und dass die gnadenlos überlegen waren. Aber ich glaube schon, dass man in Stuttgart jetzt sagen kann, wenigstens ist es jetzt nicht noch schlimmer geworden. Und nur darum geht's mir ja. Ja, das ist natürlich völlig richtig. Unterm Strich kann man nicht zufrieden sein, auf gar keinen Fall, aber ich glaube, damit leben mit dem Ergebnis und so, wie es jetzt gekommen ist. 89. Minute. Wenn du die Tore analysierst, ist das Problem halt einfach, dass das aus meiner Sicht relativ gut verhinderbare Tore waren. Ach, das muss nicht sein, hier von Schwab. Ja, kannst du eine gelbe Karte mal geben. Das sind doch immer so Aussagen, auch von dem Zorniger jetzt wieder vor der Partie, diese Pressekonferenz, die er vor der Partie gegeben hat. Wir möchten die Bayern nicht bespielen, sondern wir möchten ihnen eine Aufgabe stellen. Das ist natürlich sehr löblich, das ist ganz toll, aber das ist wieder so eine Geschichte. Ja, die Mannschaft hat mein System nicht verstanden und sonst irgendwas. Nee, also, Moment, das hat er nie gesagt. Er hat nie gesagt, die Mannschaft hat mein System nicht verstanden. Das habe ich selbst gesehen, das Interview. Ja, aber er hat doch damals gesagt, dass die Mannschaft kein anderes System spielen kann, außer das. Und das System müssen sie noch lernen. Der hat Ringside mal gesagt, dass sie das System noch nicht so verinnerlicht haben. Ja, aber das ist nochmal was anderes. Ob sie es verstanden haben oder nicht verinnerlicht haben, kann man jetzt. Ja, ich meine, egal. Die Aussage ist Fakt, dass er nicht zufrieden war, wie die Mannschaft gespielt hat. So, wie die Mannschaft das umsetzt, was er mit ihr übt, jede Woche im Training. So muss man es ja im Endeffekt sagen. Oh, Bayern München. Kommt bei mir gerade Endstand 4:0, Chris. Kann ich schon spoilern. Ja, ist schon abgepfiffen in echt jetzt. In echt ist schon abgepfiffen. Ja. Und jetzt auch in unecht. Ja. Ja, der wird nicht lange nachspielen lassen. Ja, es wird sich jetzt zeigen, wie geht's für Bayern weiter? Wie geht's für Bayern weiter? Was ist denn der nächste Gegner? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir gucken hier einfach mal Spieltag. In der Champions League, da sollte es einfach so weitergehen wie bisher. Das wird sehr, sehr spannend, wenn es dann den ersten großen Gegner in der K.O.-Phase gibt. Aber in der Bundesliga, Schalke, da muss ich ganz ehrlich euch den schwarzen Peter zuschieben, denn es gibt einfach keinen natürlichen Feind. Wir haben am nächsten Spieltag Schalke. Das Freitagsspiel Hamburg gegen Dortmund. Ja, komm, wir müssen nicht den ganzen Scheiß da durchgehen. Nicht, aber das wollte ich nochmal sagen, weil das ein schönes Ding ist. Wir haben Schalke gegen Bayern, 18:30 am Samstag. Da kann ich gar nicht. Das ist ja schön. Stuttgart trifft auf Augsburg. Das ist ein Must-Win-Spiel aus meiner Sicht. Augsburg auch Abstiegskandidat in dieser Saison. Und zu Hause musst du diese Spiele gewinnen, um da unten dann dir wieder ein bisschen Luft zu verschaffen. Denn nach diesem Spieltag sind wir wieder mittendrin sozusagen, statt nur dabei. Ja, dann können wir ja noch auf den 14. Spieltag kurz gucken. Bayern trifft dann auf Hertha. Ja, ich meine, es ist halt schwierig, da irgendwie mal so ein bisschen Spannung aufkommen zu lassen, egal gegen wen Bayern spielt. Auch auf Schalke ist für mich Bayern der klare Topfavorit. Und für Stuttgart geht es am 14. Spieltag nach Dortmund. Auch da wird es schwierig sein. Interessant. Zu punkten. Ja, du hast halt dann jetzt die Konstellation, dass du die ganzen schweren Auswärtsspiele wenigstens weg hast. Leverkusen, jetzt Bayern, nächstes Mal geht's auswärts nach Dortmund. Und ich guck mal, wie es dann weitergeht, wer dann als nächstes auswärts auf Stuttgart wartet. Dann geht's erstmal zu Hause gegen Bremen. Ist auch ein Spiel, das man gewinnen kann. Und dann nach Mainz. Ja, auch unangenehm. Unangenehm. Haben jetzt gegen Wolfsburg gewonnen. Höchst unangenehm. Ja, also, ich hoffe, dass sich diese Spieler dieses Spiel nicht zu sehr zu Herzen nehmen und sich darauf besinnen, was sie zuletzt gezeigt haben. Das war gut auf, oder wenigstens okay auf Fußball, vielleicht nicht gerade gut auf Fußball. Bayern München ist nicht der Verein, den es für Stuttgart zu schlagen gilt. Und ich bin niedergeschlagen. Das merkt man ganz klar. Und ich glaube auch, gerade unter diesen Vorzeichen sollten wir jetzt einfach sagen, Ricky, es war wirklich sehr schön mit dir, auch wenn es nicht so lief, wie wir es uns gedacht haben. Technisch muss man ganz ehrlich sagen, bin ich ja oft der Typ, der hier einen Strich durch die Rechnung macht. In diesem Fall warst du es. Deine Kamera hat sich verabschiedet und das fand ich wirklich scheiße von dir. Ja, das muss man jetzt noch kurz ansprechen, das muss ich natürlich noch nachgehen. Also was da los ist, das kann ich dir aus meiner Sicht jetzt gar nicht sagen. Es ist ein Skandal, das muss man an der Stelle sagen. Und da wird natürlich definitiv nachgeforscht, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert, gar keine Frage. Das ist richtig. Gut, ich muss sagen, Chris, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich kann mir vorstellen, dass wir spätestens dann im DFB-Pokalfinale uns widersprechen, dann gibt es die große Revanche. Es gibt ja nochmal ein Rückrundenmatch. Ach so, meinst du, da machen die Bayern noch mit? Ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach sagen, nee, fuck you. Wir spielen die Rückrunde nicht mehr. Das kann man... Also wir machen sowas natürlich noch. Vielleicht sogar zu dritt. Wäre ja auch mal schön, oder? Meinst du, wenn es mal so ein Triple Threat Match in der Bundesliga gibt? Können wir gerne machen. Na, Bayern gegen Gladbach könnt ihr zum Beispiel mal machen. Bayern gegen Gladbach, würdest du da mitmachen? Nee, das macht ihr beide. Dann, ich bin dann spätestens beim nächsten Aufeinandertreffen der Bayern und Stuttgart wieder dabei. Oder... Nächste Saison, wenn Real Betis Leipzig gegen Stuttgart spielt, machst du dann allein? Mach ich alleine, ja. Und dann gibt es ja auch noch die Euro, die Europameisterschaft. Oh, das wird wundervoll. Oh, das wird toll. Da haben wir ganz tolle Erinnerungen an die WM 2014 und die Podcast. Chrissy, wollte Santi. Vicky. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja, ja. But have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. But you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. But you're still the same. I'm giving you a night call. Tell you how I feel. Drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear.